Mysterien. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Knut Hamsun in der Hörspielfassung von Helmut von Kube aus dem Jahr 1959. Regie: Gerd Westphal. Um die Mitte des vorigen Sommers war eine kleine norwegische Küstenstadt der Schauplatz einiger höchst ungewöhnlicher Begebenheiten. Ein Fremder tauchte auf, ein gewisser Nagel, ein merkwürdiger und eigentümlicher Scharlatan, der eine Menge auffallender Dinge trieb und ebenso plötzlich wieder verschwand, wie er gekommen war. Doch dies ist nicht der Anfang. Als das Dampfschiff gegen 6 Uhr abends am Quai anlegte, zeigten sich auf Deck ein paar Reisende, darunter ein Mann in einem grellgelben Anzug und mit einer weißen Samtmütze. Das war am Abend des 12. Juni und an diesem Tag hatten viele Häuser wegen der Verlobung von Fräulein Kieland geflaggt. Der Bursche des Zentralhotels ging an Bord und der Mann in dem gelben Anzug überließ ihm sein Gepäck, 2 Koffer, einen Pelz. Ja, auch einen Pelz, obwohl es mitten im Sommer war, und einen Geigenkasten. Dann gab er sein Billett beim Steuermann ab und begann auf Deck hin und her zu wandern. Als das Dampfschiff zum 3. Mal läutete, hatte er noch nicht einmal seine Verpflegung bezahlt. Während er damit beschäftigt war, sah er plötzlich, dass das Schiff schon wieder abstieß. Einen Augenblick stutzte er, dann winkte er dem Hotelburschen auf dem Quai und rief ihm über die Reling hinweg zu: Bringen Sie mein Gepäck ins Hotel hinauf und halten Sie ein Zimmer bereit. Ich heiße Nagel, Johann Nielsen Nagel. Dann entführte ihn das Schiff in den Fjord hinaus. Am nächsten Tag, spät abends, fuhr Johann Nagel im Wagen am Zentralhotel vor. Nummer 7. Wir haben Nummer 7 für Sie reserviert. Das Zimmermädchen nahm sein Handgepäck, darf ich die Tasche bitte? Einen Mantel, das Pläne nehme ich selbst, und führte ihn in sein Zimmer, das im ersten Stock lag. Hier bitte, Nummer 7. So, Nummer 7, ja. Ein hübscher Blick auf den Marktplatz. Wie sind die Wände? Hört man nichts aus dem Nachbarzimmer? Oh nein. Na, es geht. Es ist kein Misstrauen. Sie müssen wissen, dass ich ein wenig empfindlich bin. Nervös. Wie heißen Sie? Sarah. Sarah. Übrigens ist schon Post für mich gekommen. Für Nagel. Johann Nielsen Nagel. 3 Telegramme, Herr Nagel. Ich habe sie da auf den Tisch gelegt. Oho, gleich 3 Telegramme. Also, Sie heißen Sarah. Gott, was für einen herrlichen Nacken Sie haben, Kind. Hören Sie, tun Sie mir den Gefallen und nehmen Sie doch morgen dieses Bild da von der Wand. Bitte schön. Napoleon der Dritte hatte nämlich keinen so grünen Bart. Und gibt es noch etwas zu essen? Doch, Sie können gleich die Speisekarte bekommen. Oh, bitte, bitte, bemühen Sie sich nicht. Das wäre mir wirklich peinlich. Ich habe keinen Hunger, nicht im Mindesten. Es war nur eine Frage. Weiß der Himmel warum. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Nagel. Als Sarah gegangen war, blieb Nagel mitten im Zimmer stehen und starrte auf die Wand. Er hatte ein braunes Gesicht mit einem seltsamen dunklen Blick, einen feinen frauenhaften Mund, breite Schultern. 28 oder 30 Jahre alt mochte er sein. An den Schläfen begann das Haar zu ergrauen. Lange Zeit stand er vollkommen still. Dann ging er zu dem Tisch beim Bett und leerte seine Taschen. Schlüssel, Kleingeld, eine Art Rettungsmedaille an einem traurig zugerichteten Band, die Uhr, die Brieftasche und ein kleines Fläschchen, das ein Giftzeichen trug. Die Brieftasche steckte er unter das Kopfkissen, das Fläschchen schob er in die Westentasche zurück. Später, als er schon im Bett lag, vermisste er auf einmal seinen Ring, einen schäbigen Ring aus Eisen oder Blei. Er holte ihn vom Waschtisch, wo er ihn hatte liegen lassen, und zog ihn an, als könne er ohne ihn nicht sein. Schließlich öffnete er die 3 Telegramme. Aber noch bevor er das erste zu Ende gelesen hatte, prächtig, prächtig, lachte er wie über einen guten Witz. 62.000 Kronen für ein Gut, das es gar nicht gibt. Das eigens für dieses Hotel, für diese kleine Stadt erfunden wurde. Gott segne deinen Einfall, Johann Nagel. 62.000 Kronen, ein glänzendes Angebot. Und hier, einen Augenblick. Jawohl, Barzahlung. Barzahlung, wenn der Verkauf sofort zustande kommt. Gut. Man ist Agronom, man ist Kapitalist. Zum Teufel damit. Ein merkwürdiger Mann, dieser Herr Nagel. Das stellte sich schon in den nächsten Tagen heraus. Er hat ausländische Zeitungen abonniert, englische, deutsche. Auf dem Markt kaufte er einen jungen Hund, nannte ihn Jakobsen. Obwohl es ein Weibchen ist. Und verehrte ihn gleich darauf dem Wirt. Ja, er blieb am Eingang zum Friedhof vor einer jungen Dame stehen, sah sie an und grüßte sie sehr tief. Ohne Erklärung. Die Dame war über und über errötet. Darauf hatte der freche Mensch den Landweg eingeschlagen, war bis zum Pfarrhof gegangen und an ihm vorbei. Etwas, was er übrigens auch in den folgenden Tagen immer wieder tat. Ein merkwürdiger Mann, wie gesagt. Seinen Geigenkasten stellte er mitten im Zimmer auf einen Stuhl, öffnete ihn aber nie. Die wichtigen Telegramme jedoch ließ er offen auf dem Tisch herumliegen. Ach, Herr Nagel. Der Wirt versuchte zweimal vergeblich herauszubekommen, was dieser Mann und was der Zweck seines Aufenthaltes sei. Vergeblich. Sie können mir übrigens jederzeit die Rechnung geben, wenn Sie wollen. Es ist mir ganz gleich, wann ich bezahle. Ja, aber das eilt doch nicht. Sollten Sie länger hier bleiben, müssen wir es ja wohl etwas billiger berechnen. Ja, es kann gut sein, dass ich eine Weile hier bleibe. 2, 3 Monate, vielleicht auch länger. Das hängt ganz von den Umständen ab. Ach. In diesem Augenblick sah Nagel einen Mann vom Marktplatz her auf den Wirt zusteuern. Es war ein unansehnlicher, grauhaariger Mensch, klein von Wuchs und äußerst ärmlich gekleidet. Obwohl sein Gang etwas Verrenktes hatte, kam er doch rasch von der Stelle. Als er vor der Hotelterrasse angelangt war und den Wirt begrüßte, kam seine ungewöhnliche Hässlichkeit erst richtig zum Vorschein. Diese unheimlich vorstehenden Schneidezähne und der dünne Bart, unter dem die Haut überall durchschimmerte. Aber die Augen waren blau und ruhig. Guten Tag, Herr Vossen. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Er verbeugte sich auf eine demütige, schiefe Art. Der Wirt legte als Erwiderung nur einen Finger an den Hut. Nagel aber nahm seine weiße Samtmütze ganz ab. Merkwürdigerweise hatte er plötzlich das Gefühl, dieser Mann heiße mit Vornamen Johannes. Ausgerechnet Johannes. Obwohl er keinen anderen Mann kannte, der ihm glich. Und so hieß. Ein bizarrer Einfall, aber nicht abzuweisen. Haben Sie etwas für mich zu tun? Überhaupt nahm ihn dieser Mann irgendwie in Anspruch. Vielleicht, es könnte ja sein, irgendetwas. Du kannst am Abend Kohlen herauftragen, wenn nicht in die Küche. Jawohl, am Abend. Besten Dank, Herr Vossen, ich empfehle mich. Besten Dank. Sagten Sie nicht Minüt zu diesem Menschen? Ja, wir nennen ihn Minüt. Er ist ein wenig einfältig, leider. Ein seelenguter Kerl. Eigentlich Seemann, aber er ist irgendwann einmal vom Mast gefallen. Und seitdem, naja. So, Minüt. Dabei fällt mir ein, weiß Gott warum, aber das ist ja gleichgültig. Hat man nicht hier vor einigen Tagen einen Mann im Wald tot aufgefunden? Ich habe das in der Zeitung gelesen. Carlsen hieß er, glaube ich. Ja, ganz richtig. Er sollte bald Prediger werden. Beide Pulsadern durchschnitten. Mit einem kleinen Federmesserchen. Er ist wohl nicht gestolpert, wie man sagt. Vermutlich eine Liebesgeschichte. Und warum glaubt man, dass eine Liebesgeschichte im Spiel gewesen ist? Es war nicht sein eigenes Messer. So? Wem gehört es denn? Es gehörte... Naja, Sie würden es ja doch von anderen erfahren. Es gehörte Fräulein Kieland. Fräulein Kieland? Daniel Kieland. Die Tochter des Pfarrers. Ah. Tja. Er war nicht der Einzige, der sich in sie vergafft hat. Aber nicht wahr, Herr Nagel. Was ich Ihnen erzählt habe, bleibt unter uns. Da können Sie ganz beruhigt sein. Noch am gleichen Tag traf Nagel wiederum mit Minüt zusammen. Und zwar unten im Café des Hotels, wo er vor dem Abendessen seine Zeitungen zu lesen pflegte. Das habe ich auch gesehen. Einige Leute saßen an den Tischen, als Minüt hereinkam. Eine dicke Bäuerin zum Beispiel mit einem schwarz und rot gestreckten Tuch um die Schultern. Na, wenn ich's Ihnen doch sage. Und ein Herr im grauen Sommeranzug. Minüt grüßte, als kenne er alle. Guten Abend allerseits. Höflich nach rechts und links. Recht guten Abend. Wurde aber mit Gelächter empfangen. Ja, die Bäuerin stand sogar auf. Hey, Minüt, komm, wir tanzen zusammen. Ja, bitte, bitte, Minüt, komm, bitte. Heute nicht, ein anderes Mal wieder. Aber Minüt schüttelte mit ehrerbietig gekrümmtem Rücken immer wieder bedauernd den Kopf. Schließlich rief ihn der Herr im grauen Sommeranzug. Kommen Sie her zu mir, Minüt. Zu sich an den Tisch. Noch näher. Es war ein noch junger Mensch. Noch ein bisschen näher. Bevollmächtigter an der Vogtei. So ist's recht. Sie wollen nicht tanzen? Nein, nein, nein, ich bitte um Entschuldigung. Heute nicht. Na schön, man ist ja nicht immer zum Tanzen aufgelegt. Auch ein so blendender Tänzer wie Sie nicht. Aber gewiss trinken Sie ein Glas Bier nein, mit mir. Nein, nein, nein, nein, ich danke Was, Ihnen. Was, kein Bier? Machen Sie keinen nein, Unsinn. Ich danke Ihnen sehr. Ich kann das Trinken nicht mehr vertragen, Herr Bevollmächtigter. Ehe ich mich besinne, bin ich betrunken. Ersetzen Sie sich. So, gut. Ich schenke jetzt ein Glas ein. Sehen Sie? Und Sie trinken es aus. Nein, bitte. Trinken Sie! Bitte nein. Ja, um Ihretwillen, aber nur ein paar Tropfen. Auf Ihr Wohl. Austrinken! Ganz austrinken! So! Ja, so ist das richtig! Und jetzt will ich das Zähneknirschen hören. Oh ja, das Sie knirschen ja so hervorragend mit den Zähnen. Kann er nämlich gar nicht. Also los! Nein, bitte, das dürfen Sie nicht verlangen. Ich habe auch gar keine Zeit. Was? Keine Zeit? Das ist schlimm. Das ist wahrhaftig schlimm. Nicht mal Zeit hat er. Knirschen Sie jetzt mit den Zähnen, ja oder nein? Lassen Sie mich doch in Frieden, bitte. Muss ich denn immer den Narren für alle abgeben? Ich kann ja auch gar nicht mit den Zähnen knirschen. Ach, das können wirklich. Sie haben es jedenfalls gekonnt, ist ganz ausgezeichnet sogar. Da war ich betrunken. Ja, dann leeren Sie eben noch ein Glas, auf der Stelle. Nein, bei Gott im Himmel, ich will kein Bier mehr. Sie dürfen mir nicht böse sein, aber mir wird so übel davon. Lieber will ich ohne Bier ein wenig mit den Zähnen. Nun, wenn Sie es ohne Bier tun wollen, also los. Wir warten alle. Ja, lauter? Lauter, knirschen Sie lauter, das hört man ja nicht. Oder haben Sie etwas gehört, meine Herren? Oh, steh mir bei, oh, dieser Herr Bevollmächtigte. Lauter kann ich doch nicht knirschen, Gott ist mein Zeuge, ich kann nicht. Sie wollen nicht, Sie weigern sich. Lassen Sie mich doch in Frieden. Gut, ich glaube Ihnen. Ich bin ja kein Unmensch. Aber jetzt machen wir etwas anderes. Also, ich lege ein 25-Öre-Stück auf den Tisch. Hier, 25 Öre, so. Jetzt streife ich dieses bisschen Zigarrenasche in Ihr Glas ab. Haben Sie das gesehen? Jetzt nehme ich dieses kleine abgebrannte Zündhölzchen und noch dieses zweite winzige dazu. Und jetzt werden Sie Ihr Bier bis auf den Grund austrinken. Oh, das geht zu weit. Nein, das dürfen Sie nicht. Gott bewahre mich vor euch. Sie wollen nicht. Ich sage Ihnen, Sie werden dieses Glas austrinken. Na? Wer's bald? Minüt sprang auf. Bleich, bebend starrte er den Bevollmächtigten an, brachte aber kein Wort heraus. Auch der Bevollmächtigte hatte sich erhoben. In diesem Augenblick legte Johann Nagel seine Zeitung auf den Tisch, ging ruhig quer durch das Café auf die beiden zu und sagte zu Minüt: Wenn Sie Ihr Glas nehmen und schlagen es diesem jungen Hund da auf den Kopf, dann gebe ich Ihnen 10 Kronen und nehme alle Folgen auf mich. Wie bitte? Was meinen Sie? Der Bevollmächtigte wurde weiß wie ein Leintuch. Er trat einen Schritt zurück und griff nach einem Stuhl. Nagel aber sagte ungerührt in die atemlose Stille hinein: Mit dem jungen Hund meine ich diesen Herrn hier, den Sie den Bevollmächtigten nennen. Ich wiederhole, Sie bekommen 10 Kronen von mir. Hier ist der Schein. Wenn Sie diesem jungen Hund Ihr Glas auf den Kopf schlagen. Minüt antwortete nicht. Er sah Nagel an, als verstehe er ihn nicht. Dann zog er sich in einen Winkel des Cafés zurück, setzte sich zitternd nieder und schielte ängstlich nach allen Seiten. Der Bevollmächtigte aber löste seine Hände vom Stuhl. Du Verdammter, du! Du hol dich der Teufel! Du. Und schlug wie besessen mit wutverzerrtem Gesicht auf Nagel ein. Er war jung und stark, aber Nagel war ruhig und geübt. Und wohin der Bevollmächtigte auch schlug, traf er auf eine knöchelhafte Faust, sodass er endlich gegen den Tisch und auf die Knie fiel. Nagel sah ihn an und gab ihm lächelnd den Hut. Und der Bevollmächtigte stülpte ihn auch, obwohl er ihn in seiner Wut auf den Boden schleudern wollte, unvermutet auf den Kopf. Und verließ das Café. Die dicke Bäuerin rang nach Atem. Oh mein Gott, oh. Nagel indessen ging zu Minüt, der noch immer zitternd auf dem Stuhl in der Ecke saß und die Beine hochgezogen hatte, als könne er damit irgendetwas abwehren. Rauchen Sie? Minüt nickte. Zigarre? Dann legte er ihm beruhigend die Hand auf die Schulter. Gehen wir auf mein Zimmer. Ich wohne hier oben. Es würde mich freuen, wenn Sie mit mir heraufkommen wollten. Und zur großen Verwunderung aller Anwesenden ging Nagel mit dem kleinen grauhaarigen Narren in den ersten Stock hinauf. Bitte, Herr, gehen Sie voraus, Herr. Bitte, Herr. In welchem Verhältnis stehen Sie eigentlich zu dem Bevollmächtigten, dass er Sie so behandeln darf? Eigentlich in gar keinem. Ich habe ihn nur einmal auf dem Marktplatz für 10 Öre etwas vorgetanzt. Ich kann nicht richtig tanzen seit dem Unfall auf dem Schiff, aber gerade das findet er so lustig. Sie tanzen also den Leuten manchmal etwas vor? Ja, aber nur, wenn ich die 10 Öre auf keine andere Weise auftreiben kann. Ich bin ja ein dummer Mensch, bin wenig begabt und seit ich gebrechlich bin. Ich denke, Sie tragen Kohlen aus. Ja, ich trage Kohlen aus. Das geht ganz gut, falls Sie deshalb fragen sollten. Mein Onkel hat eine Kohlenhandlung, ich wohne dort. Übrigens, Sie trinken doch etwas. Nein, bitte. Ich werde so verwirrt davon. Besten Dank. Ein Glas Champagner wird Ihnen nicht schaden. Ich habe mir von Sarah eine Flasche aufs Zimmer stellen lassen. Haben Sie schon mal Champagner getrunken? Ja, das haben Sie natürlich. Ja, auf der silbernen Hochzeit meiner Eltern. Was war Ihr Vater? Pfarrer. Auf Ihr Wohl, Herr. Wie ist Ihr Name? Ich glaube, Sie haben ihn mir noch nicht genannt. Herr Grögert. Ihr Wohl, Herr Grögert. Zum Wohl. Sagen Sie, Herr Grögert, da fällt mir eben ein, es ist ja nur eine Frage. Könnten Sie sich für eine gewisse Summe, für 50 Kronen oder sagen wir bis zu 200 Kronen, als Vater eines Kindes eintragen lassen, dessen Vater Sie nicht sind? Wie bitte? Sie sagten, ob ich... Nein, das kann ich nicht tun. Ich würde das Geld bar ausbezahlen. Nein, lassen Sie mich. Ich bin ja auch ein Mensch. Verzeihen Sie, vielleicht war das zu viel verlangt. Aber wären Sie bereit, ich meine, würden Sie für 5 Kronen mit einer Zeitung oder einer Tüte, die ich Ihnen auf den Rücken hefte, durch die ganze Stadt gehen? Vom Hotel über den Marktplatz bis zum Hafen. Würden Sie das tun? Ja, 5 Kronen. Naja, oder 10 Kronen. Ich händige Ihnen das Geld sofort aus. Hier, es hängt nur von Ihnen ab. Ja, 5 Kronen... Ich begreife eigentlich gar nicht, warum alle Leute von vornherein wissen, wie es um mich steht. Nun, ich will natürlich nicht. Ich weiß, Sie wollen natürlich nicht auf diese Weise 10 Kronen verdienen. Nein. Ach, gut, das genügt. Jetzt gebe ich Ihnen mit Freuden diese 10 Kronen, weil Sie das, was ich Ihnen vorgeschlagen habe, nicht tun wollten. Und ich gebe Ihnen noch 10 Kronen dazu. Gerne. Wenn Sie mir das Vergnügen machen, sie anzunehmen. Hier, bitte. Aber, Dank. Dank, aufrichtigen Dank, aus vollem Herzen. Schon gut, das ist erledigt. Ein Mann mit Ihrer Bildung darf keine solchen Narrenstreiche machen. Aber nun etwas anderes. Ich habe vor, den Sommer in dieser Stadt zu verbringen. Was meinen Sie dazu? Ja, gewiss, es ist eine sehr schöne Stadt. Sehen Sie, das dachte ich mir auch, als ich mit dem Schiff hier ankam. Wie sie so da lag in den Armen des Fjords. Und alle Häuser hatten geflaggt. Sagen Sie, warum war eigentlich geflaggt? Ja, sie wissen das sicher, es ist ja keine Woche her. Ja, vor einer Woche. Ach ja, das war wegen Danji Kielans Verlobung. Ja, einer nach der anderen verlobt sich, verheiratet sich. Ich habe sie alle noch spielen sehen, wie sie in die Schule ging, wie sie konfirmiert wurde. Wie alt sind Sie, Herr Grögert? 43, über 43. Und Fräulein Kieland? Sie ist erst 23. Sie hat sich mit Leutnant Hansen verlobt. Ja. Danji Kieland ist ein schönes Mädchen, eine schöne Dame. Hat sie helles Haar? Pflegt sie einen roten Sonnenschirm zu tragen? Ganz richtig, einen roten Sonnenschirm und einen dicken, blonden Zopf. Das also war Fräulein Kieland. Sie kennen sie? Haben Sie schon mit ihr gesprochen? Sie hört so aufmerksam zu, jawohl, und sie wird so leicht rot. Aber es läutet zum Essen, Herr Nagel. Ja. Sagen Sie, war da nicht einmal eine Liebesgeschichte, eine traurige Geschichte mit einem gewissen Carlsen, den man neulich tot im Wald gefunden hat? Haben Sie ihn gekannt? Ja, und ob, das war ein prächtiger Mensch, ein edler Charakter. Oh, ich will den Blumen aufs Grab legen. Ja, das werde ich gewiss noch tun. Er hat mich einmal gebeten, einen Brief für ihn zu besorgen. Eine Krone gab er mir dafür. Und wissen Sie, was er dazu gesagt hat? Gehen Sie mit diesem Brief, alter Freund. Wenn ich einmal Pfarrer bin und ein Amt habe, werde ich an Sie denken. Oh, er hätte sicher Wort gehalten. Und freut es sich, Fräulein Kieland, als Sie ihr den Brief brachten? Woher wissen Sie, dass der Brief hier Fräulein Kieland war? Sie sagten es ja eben selbst. Ich habe das doch nicht wahr. Nicht wahr? Glauben Sie, dass ich Sie anlüge? Nein, entschuldigen Sie bitte. Sie haben sicher recht. Ich hätte das aber nicht erzählen dürfen. Habe ich denn doch... Das wirklich gesagt. Warum nicht? Hat er Ihnen denn verboten, es zu sagen? Nein, sie wollte es nicht. Ach so. Nun gut, es soll bei mir begraben sein. Herr Nagel, es läutet schon zum zweiten Mal und Sie müssen ja jetzt zum Essen gehen. Ich möchte jetzt auch wirklich gehen. Gott möge Ihnen Ihre Wohltaten, möge Ihnen Gott vergelten. Guten Abend. Guten Abend und besuchen Sie mich einmal wieder. Tausend Dank, Gott vergelte Sie. Um Himmels Willen, Mann, gehen Sie doch nicht rückwärts, Sie fallen sonst die Treppe hinunter. Als Nagel das Speisezimmer betrat, Sarah, wie tut es mir leid, entschuldigte er sich unnötig höflich bei Sarah. Aber das macht doch nichts, Herr Nagel. Weil er so spät zum Abendbrot kam. Entschuldigen Sie wirklich. Am nächsten Morgen wurde Nagel früher geweckt, als ihm lieb war. Ja, legen Sie dieses verdammte Papierzeug vor die Tür. Er schickte sich schon wieder an, weiter zu schlafen, als ihm einfiel, Sarah könnte wie schon einmal seine Stiefel zu spät putzen. Sarah! Ja? Vergessen Sie meine Stiefel nicht. Wird schon nicht, Herr Nagel. Aber nun war er leider wach. Er hörte ein schweres Fuhrwerk über das Pflaster des Marktplatzes poltern und vom Hafen her zwei Dampfer zur Abfahrt pfeifen. Dann fielen die Gedanken wie Fliegen über ihn her. Die tiefe Sirene, das ist mein Schiff, sagte er vor sich hin und verschränkte die Arme unter dem Kopf. 7 Stunden an Bord und an jedem kleinen Quay. Das bekommt man ins Ohr. Aber warum bin ich hier hängen geblieben? Sinnlos. Johann Nagel, Warum bist du in dieser kleinen, elenden Stadt gestrandet, obwohl das Schiff dich nicht hergeben wollte, sondern dich wieder in den Fjord mit hinausnahm? Warum, Johann Nagel? Vielleicht, weil ich alle diese Flaggen sah. Eine geheimnisvolle Freude war das. Wirklich, ich hätte weinen mögen. Und für wen war geflaggt? Für Danny Kielland. Zwei Tage später sah ich sie. Das ist sie gewesen mit dem blonden Zopf und dem roten Sonnenschirm. Und gestern auf einem Spaziergang. Guten Abend, mein Fräulein. Verzeihen Sie, ich bin hier fremd. Ich habe einen Spaziergang gemacht und jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Ja, wo wollen Sie denn hin? In die Stadt. Würden Sie so freundlich sein und mir sagen, wie weit es bis zur Stadt ist? Das weiß ich nicht, aber der erste Hof, an den Sie kommen, wenn Sie hier weitergehen, ist der Pfarrhof. Und von dort aus ist es eine Viertelmeile. Tausend Dank. Haben wir nicht den gleichen Weg? Erlauben Sie mir, dass ich Sie begleite. Darf ich Ihren Sonnenschirm tragen? Die Sonne scheint ja nicht mehr. Nein, gehen Sie nicht fort. Warum laufen Sie denn davon? Da läuft sie. Ihren blonden Zopf hat sie einfach in die Hand genommen. Und wie sie lief. Wie auf dem Schulhof. Warum laufen Sie denn? Sie müssen ja meine Entschuldigung, dass Sie es nur wissen. Ihr Gesicht ist daran schuld. Weiß der Teufel, Sie haben ein so helles Gesicht. Eigentlich hatte ich nichts Böses im Sinn. Ich möchte wetten, dass sie ihren Leutnant gern hat. Meinetwegen. Vielleicht wird er mich fordern. Zusammen mit dem Herrn Bevollmächtigten. Auch gut, es ist alles gut. Zehn Uhr. Wo bleiben denn meine Stiefel? Ich sollte aufstehen, meinst du nicht auch? Danny? Dieser Minute hat recht. Wenn sie antwortet, errötet sie. Übrigens war das gestern im Café nicht ein gelungener Auftritt. Ich bin gerade zur rechten Zeit gekommen. Aber wie steht's denn mit dem Recht, sich in das Leben eines anderen einzumischen? Da habe ich diese Rettungsmedaille. Ja, ja, ich habe also einen Menschen gerettet. Man pfuscht überall ein bisschen hinein. Man rettet auch Menschen. Ich habe einen jungen Mann aus dem Wasser gezogen. Schön. Möglicherweise hatte dieser Unglückliche gute Gründe. Vielleicht ist eine Frau im Spiel gewesen. Hoffnungslose Liebe. Das ist ja auch gleichgültig. Armer Carlsen. Pfarramtskandidat Carlsen. Du bist eben so unglücklich gestolpert, dass die Klinge über beiden Händen zuschnappte. Nun ja, ebenso unglücklich könnte man mit einem Giftfläschchen in der Westentasche stolpern. Bitte, warum nicht? Die Splitter drehen ins Fleisch, die Blausäure geht ins Blut. Daniel Kielland. Halb elf. Zum Donnerwetter verbleiben meine Stiefel. Sarah. Übrigens, die Sarah. Eine herrliche Figur hat sie. Hüften wie eine feste, fette Stute. Ich möchte nur wissen, ob die schon einmal geliebt hat. Geliebt. Was heißt da geliebt? Laura aus dem Zoll aus. Die habe ich geliebt. Wie alt war ich damals? 14, 15? Und dann zog sie mit dem Telegraphisten nach Norden. Das ist noch wie gestern, aber wie kam ich nur darauf? Nicht wegen Sarah. Du lieber Himmel. Aber diese Frau in dem winzigen Haus am Hafen. Oder habe ich sie zuerst auf dem Markt gesehen? Sie hat Lauras Augen, zweifellos. Der gleiche verdeckte Blick, in dem es immer glimmt, immer etwas glimmt. Auch das mädchenhafte Opol. Wie alt wird diese Frau sein? 35, 40 und schon ganz weiße Haare. Trotzdem, arm ist sie wohl, nicht einmal Vorhänge an den Fenstern. Dafür viele weiße Blumen. Weiß Gott, was das für ein Mensch ist. Martha Gude steht auf dem Emalschild. Jedenfalls, mein lieber Nagel, bist du ihr schon viermal ausgewichen. Auf dem Markt, wenn sie mit dem Körbchen unter der Schürze kam, um Eier zu verkaufen. Du würdest ihr ganz gerne helfen, wie So oder so, dem weißhaarigen Mädchen. Ja, ja. Nur herein, Sarah. Da sind Ihre Stiefel. Ach, geben Sie mir doch die Zeitungen, bitte. So, danke. Aber Herr Nagel. Nun, darf man denn Ihre Hand nicht ein wenig behalten? So lassen Sie mich doch. Warum habe ich meine Stiefel nicht früher bekommen? Entschuldigen Sie, wir haben heute Wäsche und so viel zu tun. Nagel trödelte an diesem Tage herum. Er kam gerade noch rechtzeitig auf den Friedhof zur Beerdigung des Pfarramtskandidaten Carlsen. Viel war dabei freilich nicht zu sehen. In der Hauptsache die 8 dunkel gebeizten Bretter. Aber bevor der Sarg hinuntergelassen wurde, bemerkte Nagel 2 weiße Blumen auf dem Grund der Grube. Wo nur hatte er schon einmal solche Blumen gesehen? Hinter den Fenstern in dem winzigen Haus am Hafen, wo die Frau mit den weißen Haaren wohnte. Martha Gude. Minüt übrigens war auch da. Und er ließ es sich nicht nehmen, Nagel einige Trauergäste zu benennen. Die mit der großen schwarzen Feder auf dem Hut, das ist Friederike Andresen. Die Tochter vom Konsul. Ja. Auch Daniel Kieland war da. Und das Schwarz stand ihr ausgezeichnet. Und der Herr dort mit dem blauen Frühjahrsmantel und der Brille, das ist Dr. Stenerson, der Arzt. Seine Frau steht ein bisschen weiter weg. Können Sie die kleine dunkle Dame mit den Schal um den Hals sehen? Das ist seine Frau. Ja, sie ist etwas kränklich und muss immer warm angezogen sein. Ja, es kam auch zu einer neuen Bekanntschaft. Der Nagel hatte sich schließlich, ohne es zu beachten, auf einem frisch gesetzten Grabstein niedergelassen. Und Dr. Stenerson machte ihn darauf aufmerksam. Die Erde ist noch weich. Der Stein kann sich leicht sinken. So entstand zwischen den beiden ein kleines Gespräch. Und was ist nun Ihre Ansicht? In dem auch Carlsen erwähnt wurde. Herr Dr. Stenerson, hat man heute einen Selbstmörder begraben oder nicht? Ich mische mich da nicht ein. Im Übrigen, warum sollte es kein Selbstmörder gewesen sein? Alle Theologen müssen sich umbringen. So? Unser Jahrhundert hat sie überflüssig gemacht. Das Volk hat begonnen, selbst zu denken. Aber reden wir nicht davon. Ich bin Freidenker. Was sagen Sie zu den kommenden Wahlen? Ich hoffe das Beste. Ich auch. Es wäre eine Schande, wenn ein so durch und durch demokratisches Programm nicht die Mehrheit bekäme. Aber wir haben auf der linken Seite eben zu wenig klingende Münze. Sie und andere, die Geld haben, müssen uns unterstützen. Ich? Habe ich Geld? Ja, man hat mir erzählt, Sie hätten, ich erwähne das nur als Beispiel, ein Gut, das 60.000 Kronen wert ist. So etwas ist mir noch nicht vorgekommen. Ich habe etwas geerbt, ein paar tausend Kronen, nicht mehr. Naja, es wird ja so viel behauptet. Jedenfalls würde es mich freuen, Sie mal in meinem Haus als Gast zu sehen. Nagel verbeugte sich höflich, obwohl er sich wenig von dieser Aufforderung versprach. Aber schon der nächste Tag machte sie ihm schmackhafter. Er begann wie jeder andere. Nagel schrieb Briefe, las in den Zeitungen, beobachtete das Leben auf dem Marktplatz und ging nach dem Mittagessen ein wenig durch das Städtchen am Hafen vorbei, dann die steile Höhe hinauf, tiefer, immer tiefer in den Wald hinein. Ein Häher schoss vom Himmel in die Baumwipfel herab wie ein schimmernder Pfeil. Irgendwo löste sich kurz beinahe lautlos ein Schuss und bald danach stieg aus dem Wald auf der anderen Seite des Fjords ein Schweif von blauem Rauch in die Luft. Nagel legte sich ins Moos und starrte in den wolkenlosen Himmel hinauf. Wer nun da oben sein? Sich da oben zwischen den Sonnen herumtreiben könnte. Und Kometenschweife um seine Stirn fächeln fühlen. Wie winzig ist doch die Erde. Dieses Norwegen mit seinen 2 Millionen Hinterwäldlern und seiner Hypothekenbank zum Lebensunterhalt verschönern sich das Leben mit Grog und Wahlpolitik und handeln Tag aus, Tag ein mit grüner Seife, Messingkämmen und Heringen. Schenkt uns nicht endlich jemand eine Ausnahme, eine hervorragende Sünde. Die seltene und haarsträubende Ausschweifung. Die delikate Ruchlosigkeit. Die Königssünde. Voll der rohen Herrlichkeit der Hölle. So redete er vor sich hin, so schlug er auf die Menschenwelt los, während er im sonnenwarmen Moos lag, hoch über dem Fjord. Das endet noch damit, dass ich mich freiwillig aus der Welt empfehle. Aber endlich musste er darüber eingeschlafen sein und erwachte erst durch die Abendkühle. Er stand auf, streifte sich Nadel und Laub von seinem gelben Anzug und ging missmutig den Weg zurück. Als er aber aus dem Wald trat, schon im Grau der Dämmerung, sah er rings auf den Höhen Feuer lodern, 20 vielleicht, wie kleine Sonnen. Johannisnacht. Dass ich daran nicht gedacht habe. Johannisnacht! Rasch lief er bergab, immer rasch und rascher, wie ein Kind. Der Dampfschiff Kai war schwarz von Leuten. Das sah er schon, als er am Pfarrhof um die Ecke bog. Die ganze Stadt hatte sich eingefunden und nun stiegen von allen Booten und Schiffen Raketen auf. Gelbe Sterne, rote und grüne. Johannisnacht! Alle hatten daran gedacht, alle waren da, auch Daniel Kieland. Nagel erkannte sie schon von Weitem an dem roten Sonnenschirm. Sie stand mit dem Ehepaar Stenersen und dem Bevollmächtigten zusammen. Neben ihr Friederike Andresen, schmalköpfig und vornehm. Die übrigen kannte er nicht. Nagel überlegte nicht lange, sondern ging auf die Gruppe zu. Guten Abend. Er nahm seine Mütze mit einer höflich ausholenden Bewegung ab. Guten Abend. Ich bitte Sie, entschuldigen zu wollen, dass ich mich in Ihre Gesellschaft eindränge. Aber die Johannisnacht... Sehr richtig, Herr Nagel. Die Johannisnacht stellt jedem ein Passepartout aus. Kommen Sie, ich mache Sie bekannt. Herr Nagel, meine Frau. Angenehm. Fräulein Kieland. Umsichtig stellte der Dr. Nagel vor. Fräulein Andresen. Sehr erfreut. Herr Olm. Guten Tag, Herr Nagel. Auch Herrn Reinhardt, den Bevollmächtigten an der Hadesvogtei. Herr Reinhardt, Bevollmächtigter an der Hadesvogtei, Herr Nagel. Bei Ihnen, Herr Bevollmächtigter, habe ich mich noch zu entschuldigen. Ich werde Ihnen jede Genugtuung geben, aber nicht jetzt, nicht wahr? Nicht jetzt. Der Bevollmächtigte übersah Nagels ausgestreckte Hand. Selbstverständlich nicht. Das gehört nicht hierher. Und deutete auch die Verbeugung nur leicht an. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Herr Nagel, wirklich. Gerade vorher haben wir von Ihnen gesprochen. Sie sollen doch so musikalisch sein. Könnten Sie nicht etwas singen? Leider kann ich das nicht, Frau Stenersen. Ich bin musikalisch ganz unbegabt. Aber Sie spielen doch Geige. Nein. Da müssen Sie falsch unterrichtet sein. Aber das habe ich auch gehört. Nein, Fräulein, ich schleppe nur einen Geigenkasten mit mir herum, aber es ist kein Instrument darin. Ich fand, ein Geigenkasten unter den Koffern macht sich so gut. Tja, nun haben Sie gewiss keinen günstigen Eindruck von mir. Und dabei bin ich so froh heute. Ich bin den Tag über in dem wunderbarsten Traum umhergegangen. Stellen Sie sich vor, ich werde schon den ganzen Nachmittag von der Vorstellung verfolgt, dass ich mich in einem Boot aus wohlriechendem Holz befinde. Es hat einen Halbmond aus hellblauer Seide als Segel. Ich bin immer in diesem Boot, weit draußen und fische. Und ich fische mit einer Silberangel. Ich kann das alles nicht so beschreiben. Mit einer Silberangel. Nein, aber so etwas, das habe ich auch noch nie gehört. Die Herren starrten Nagel an, als sei er nicht recht im Kopf. Also eine Art Halluzination, wenn ich recht verstehe. Es kommt nicht darauf an, wie Sie es nennen. Ich sehe das alles vor mir. Vielmehr, ich erlebe es, seit ich heute Nachmittag im Wald lag und in den Himmel starrte. Und seitdem fischen Sie also mit einer Silberangel. Fräulein Kieland, ich bitte Sie. Und was haben Sie bisher gefangen? Na, findet ihr das so komisch? Ich kann das gut verstehen. Das Boot, das blaue Segel, die Silberangel, die ins Wasser fällt. Ins Wasser fällt? Ja. Ich staune, Fräulein Kieland. Tatsächlich, sie ist immer im Begriff, mir aus den Händen zu gleiten ins Wasser hinein. Wie konnten Sie das wissen? Aber ich spreche die ganze Zeit und dabei ist es ein so wunderbarer Abend. Dieses Lied. Es erinnert mich an eine Nacht auf dem Mittelmeer. Erzählen Sie doch. Ja, bitte. Aber frierst du denn nicht, Jutta? Du solltest dich etwas bewegen, jetzt wo es so windig wird. Das will ich noch hören. Sie werden enttäuscht sein. Dann nimm deinen Schal um. Ich fuhr damals nach Tunis, über das nächtliche Meer. Es war ein Sängerchor an Bord, der von Sardinien kam, an die 100 Personen. Sie sangen unten im Salon und ich saß auf Deck und hörte ihnen zu. Niemals werde ich vergessen, wie schön das in der schwülen Nacht klang. Heimlich schloss ich alle Türen zum Salon, schloss den Gesang sozusagen ein. Und dann war es, als kämen die Töne vom Meeresgrund herauf, als wolle das Schiff mit brausender Fahrt in die Ewigkeit einfahren. Stellen Sie sich vor, ein Meer voll Gesang, ein unterirdischer Chor. Mein Gott, wie herrlich das gewesen sein muss. Friederike Andresen schloss ein wenig die Augen. Das müssen auch Sie zugeben, Doktor. Ich? Poesien, meine Liebe, Poesien, womit ich Herrn Nagel keineswegs zu nahe treten will. Das möchte ich mir auch verbeten haben. Wisst ihr was? Jetzt gehen wir alle noch zu uns feiern. Das ist wunderbar. Ja, da komme ich sofort mit. Ja, eine gute Sie Idee. Sie dürfen sich nichts Besonderes vorstellen, Herr Nagel. Nur ein Mindestmaß an Essen und Trinken. Ja, und ein Höchstmaß an Unsinn. Na, kein schlechter Einfall von dir, Jutta. Also, auf, alle Mann, kommen Sie, Herr Nagel. Allgemeines Fischen mit Silberangel. Ich komme sofort nach, Herr Doktor. Darf ich hoffen, Fräulein Kieler, dass Sie mir meine Dummheit von neulich im Wald vergeben haben? Ja, jetzt verstehe ich Ihr Betragen besser. Sie sind gewiss nicht so wie andere Menschen. Danke, ja, ich danke Ihnen. Aber warum sollte ich nicht wie andere Menschen sein? Ich habe mich den ganzen Abend über angestrengt, den Eindruck zu verwischen, den Sie von mir bekommen haben mussten. Offen gesagt, wollte ich Sie glauben machen, mein Betragen neulich sei kein Zufall. Sie sollten zu der Ansicht kommen, dass ich wirklich nicht ganz normal bin, dass ich mich überhaupt immer exzentrisch verhalte. Ich verstehe nicht. Das ist ganz einfach. Ich dachte, wenn du so etwas erfindest wie die Sache mit dem Geigenkasten oder mit der Silberangel, wird sie deine Narrheit bei der Begegnung im Wald nicht persönlich auffassen und wird dir verzeihen. Nein, das verstehe ich nicht und dabei kann es auch ruhig bleiben. Ich kann leicht einen Vorwand finden, der Gesellschaft heute Abend fernzubleiben, wenn Sie es wünschen. Ach was, Sie müssen mitkommen. Muss ich? Oh nein, so etwas habe ich noch nicht erlebt. Nein, einen solchen Menschen hatte die hübsche Pfarrerstochter Tanja Kieland wirklich noch nicht erlebt. Mit ihm war weder Kandidat Carlsen noch Leutnant Hansen zu vergleichen. Sie wusste nie so recht, ob sie von ihm angezogen oder abgestoßen wurde. Nun auch die Gesellschaft bei Stenersens brachte Dangi keine Klarheit darüber, nicht im geringsten. Zum Wohl. Übrigens verlief alles recht harmonisch. Zum Wohl. Obwohl viel Grog getrunken und disputiert wurde. Auch ein Student trug zum Gelingen bei, ein gewisser Ojen, der Klavier spielen konnte. Kommen Sie zu uns herüber, Herr Nagel, wenn die Politik meines Mannes Sie nicht festhält. Recht gern, Frau Doktor. 80% der Bevölkerung kann weder lesen noch schreiben. Das ist das ganze bisschen Serbien. Aber lieber Doktor, wollen Sie hier bei Fräulein Andresen? Wir sprechen gerade von Christiania. Ist es nicht eine wunderschöne Stadt? Ach na, ich... Dass Sie sich hier in einer solchen Kleinstadt niederlassen, wenn Sie die Wahl haben und sogar in Christiania leben könnten? Christiania wäre aber wirklich der letzte Ort, wo ich leben möchte. Ach, wirklich? Aber sie ist doch die Hauptstadt. Ja, und all die Fremden, die zusammenkommen. Schauspieler und Sänger und Dichter. Dangi Kieland saß nur schweigend da und man wusste nicht genau, ob sie überhaupt zuhörte. War sie nicht besonders hübsch heute Abend? Und all die berühmten Künstler. Eben. Ist das Grand Café vielleicht kein Treffpunkt der Welt? Doch, doch. Das Grand ist der Ort der Stadt, wo alles Große sich begegnet. Da hocken die größten Maler der Welt, die hoffnungsvollste Jugend der Welt, die elegantesten Damen der Welt und die größten Dichter der Welt. Da sitzen sie und blasen sich voreinander auf. Und jedermann freut sich, dass die anderen jedermanns ihn beachten. Das ist eine lächerliche Anmaßung. Mir ist Christian ja gut genug. Und kleiner als Belgrad ist es überhaupt nicht. Aber auf gar keinen Fall. Schließlich ist Belgrad die Hauptstadt eines Landes, in dem 80%... Christiania ist nicht kleiner als andere Hauptstädte gleicher Größe. So ist es. Von gleicher Größe. Nicht viel kleiner als die von genau gleicher Größe. Du meine Güte. Heute Zeitung. Der Teufel hole mich, aber das Morgenblatt... Der Doktor brannte darauf, über Politik zu sprechen. Und da man ihm zu Gefallen lebhaft widersprach... Es sind eben auf beiden Seiten Fehler gemacht. ...kam er auch bald richtig in Schwung. Was wollen Sie damit sagen? Auf beiden Seiten? Irgendwann später, in der immer neu geschürten Debatte, während ja die Damen im Nebenzimmer von häuslichen Sorgen sprachen... Vor allem immer warm. ...und der Doktor immer hitziger wurde... Sie sind da wohl nicht etwa rechts? ...klingelte es an der Sprechzimmertür des Doktors und er musste fort, wie so oft, mitten in der Nacht. Aber dass mir niemand weggeht, bis ich wiederkomme... Es ist genug zum Trinken da. Und seine Frau sorgte rührend für die Gäste und machte zum so und so vielen Male neues Wasser heiß. Herr Bevollmächtigter, Sie trinken ja gar nicht. Doch, doch. Ich komme nicht zu kurz. Herr Ojen, wie wäre es, wenn Sie den Zauber der Johannisnacht retten würden? Spielen Sie uns doch etwas Schönes. Haben Sie nicht vorher erzählt, dass Sie Chopin lieben? Der Student sagte nicht nein. Er zog nur ein wenig die Schultern hoch und bewegte zweifelnd die Finger, um die nötige Bescheidenheit vorzutäuschen. Ach, wenn Sie voll lieb nehmen wollen... Ein kluger Vorschlag von Fräulein Friederike. Unter dem Schutz der Musik zog sich der Adjunkt, schon reichlich angetrunken, mit dem Bevollmächtigten in eine Ecke zurück. Was halten Sie vom Wahlkreis 6? Um die kommenden Wahlen zu erörtern. Gar nichts. Finden Sie nicht auch, Fräulein Kieland, bei einer solchen Musik müsste man in einem Nebenzimmer sitzen, mit einem geliebten Wesen Hand in Hand? Nein. Und ich glaube, Sie finden das auch nicht. So? Mein Gott, wie schön Sie sind, Dani. Aber so seien Sie doch ein wenig vernünftig. Und wenn ich vernünftig bin, darf ich Sie dann nachher heimbegleiten? Wenn Sie das sein wollen, gerne. Danke, Herr Ojen. Also, Dani, wir haben da Fotografien vom letzten Herbst gefunden. Hier, Herr Nagel, da können Sie Fräulein Kielands Verlobten sehen. Leutnant zur See Hansen, zurzeit im Mittelmeer. Hier links. Ach nein, es ist ein schlechtes Bild. Er sieht viel besser aus. Oh, er sieht gut aus. Etwas englisch, dieser Vollbart und überhaupt, Marineoffiziere haben für mich immer einen Zauber. Wenn ich ein Mädchen wäre, ich würde mich nur mit einem Leutnant zur See verloben. Danke. Und wer ist das hier? Ein unheimlicher Mensch. Das ist Herr Carlsen. Der ist vor kurzer Zeit umgekommen. Traurig. Ach, Sie waren ja bei seinem Begräbnis. Ja, sehr traurig, Frau Stenersen. Student Owen spielte fort und fort. Und unter dem unversieglichen Regen der Töne wurde im Laufe des Abends noch viel geredet. Gegen Mitternacht aber, als der Doktor, der verärgert von seinem verstockten Patienten zurückgekommen war... Das ist ein Kreuz. Sie holen einen mitten in der Nacht, aber immer zu spät. Als der Doktor vor aller Augen von Müdigkeit überwältigt wurde, löste sich die Gesellschaft auf. Und Dani ging in Nagels Begleitung nach Hause. Sehen Sie doch die Stadt da unten. Ist sie mit ihren Lichtern nicht wie ein seltsames Rieseninsekt? Wie ein Fabeltier, das alle Gliedmaßen von sich gestreckt hat. Nun ja, Sie haben das schon oft gesehen. Das sagt nichts. Sie kennen die hellen Nächte ja auch schon immer. Und finden Sie darum die heutige weniger schön? Sie ist schön durch Sie. Was reden Sie da schon wieder? Entschuldigen Sie, aber vielleicht habe ich das nur falsch ausgedrückt. Sehen Sie die Kiefern dort, die großen Steine, die Wacholdersträucher. So deutlich, als ob es Tag wäre, doch so stumm und nächtlich. Ich werde bei diesem Anblick sonst immer von Ahnungen heimgesucht. Heute nicht. Nur das wollte ich sagen. Ich dachte, Sie stehen gut mit den geheimen Mächten. Sie haben doch heute Abend Frau Stenersen erklärt, dass der seltsame eiserne Ring, den Sie tragen, magische Kraft besitzt. Ach, diesen Ring habe ich von einem alten Griechen bekommen im Hafen von Piräus. Für ein Päckchen Tabak und einen kleinen Gefallen. Wenn ich diesen Ring eines Abends um 10 verliere und bis 12 nicht wiederfinde, ergeht's mir schlecht. Das mag eine Einbildung sein, aber der Glaube an den Arzt und die Medikamente ist auch nur eine. Sie sind ein merkwürdiger Mensch, wirklich. Was hat es eigentlich zwischen Ihnen und Herrn Reinert gegeben? Ich will Ihnen die Wahrheit sagen. Er stieß mich an, als er ins Zentralcafé hereinkam. Er war einfach zerstreut. Und ich war nervös an diesem Tag. Er stößt mich also an. Ich fahre auf, beschimpfe ihn, halte ihm ein Bierglas unter die Nase und verbeule ihm schließlich auch noch seinen Hut. Hinterher habe ich es bereut. Tja. Ich habe das ganz anders geschildert bekommen. Minüt hat gelogen. Minüt? Ich habe es von einem Mann auf dem Markt gehört, der es miterlebt hat. Warum sagen Sie über sich selbst die Unwahrheit? Hätte ich nicht diese Geschichte gehört, würde ich Ihre Begleitung jetzt wohl kaum angenommen haben. Ich habe nicht vermutet, dass Sie es so früh erfahren. Ich dachte mir, wenn du dich im Voraus schlecht machst, verleiht es dir nachher, wenn sie die Wahrheit hört, einen Glanz von Größe, von Hochherzigkeit. Denn einmal erfährt sie doch, was sich in Wirklichkeit zugetragen hat. Ich sage Ihnen das ganz offen, denn Sie verdienen Ehrlichkeit, das weiß ich jetzt. Und darum belügen Sie mich noch einmal. Pfui, wie hässlich. Wenn Sie schon alles so genau berechnet haben, warum bringen Sie sich dann um den Erfolg, in dem Sie jetzt schon alles aufdecken? Auch das ist Berechnung. Jawohl, ich mache Sie neugierig. Ja, ich zwinge Sie geradezu, sich mit mir zu beschäftigen. Ja, ja, ja, lassen Sie es nun gut sein. Warum wollen Sie unbedingt, dass ich das Schlechteste von Ihnen glaube? Sie sind unmöglich und Sie bleiben unmöglich. Übrigens, dort drüben an der Wegbiegung sind Sie neulich fortgelaufen. Sie sahen aus wie eine Nymphe. Wie viel Uhr ist es? 1 Uhr vielleicht. Aber das ist doch gleich. Ich bin heute Abend so froh. Ich bin einfach froh. Ich auch. Sie dürfen sich übrigens nicht wundern, dass ich noch so spät abends mit Ihnen umherwandere. Wir pflegen das hier so zu tun. Der Adjunkt und ich, wir sind auf diesem Weg schon oft bis zum hellen Morgen hin und her gegangen und haben endlos geplaudert. So, ich hatte den Eindruck, dass er nicht sehr redselig ist, aber ich irre mich da vielleicht. Sagen Sie, hat man nicht gerade hier oder hier in der Nähe Herrn Carlsen gefunden? Lassen Sie ihn in Frieden, bitte. Entschuldigen Sie. Man sagte mir nur, dass er in Sie verliebt gewesen sei. Man sagt doch, dass er sich meinetwegen und mit meinem Federmesser umgebracht hat. Hat man so etwas schon gehört? So, hier bin ich zu Hause. Bisk, sei ruhig. Ruhig, Bisk. Ruhig. Ich danke Ihnen für Ihre Begleitung. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Und er sah ihr nach. Gute Nacht, Dani. Bis sie im Pfarrhof verschwunden war. Am nächsten Nachmittag, es wehte ein milder, süßer Wind über die Stadt, ging Nagel zum Hafen hinunter. Speicherarbeiter, Fischer, Zollbeamte liefen hin und her, ein großer Frachter legte ab. Das Rasseln seiner Ankerwinde klang in Nagels Ohren wie Musik. Welch wunderbares Wetter! So glatt war die See, dass sie im Sonnenschein zu einer einzigen goldenen Platte wurde, in welche Schiffe und Boote bis zum Bug eingeschmolzen schienen. Nagel war glücklich. Dann ging er, als hätte er eine plötzliche Eingebung, schnell den Kai entlang zurück bis zu dem Häuschen der weißhaarigen Frau, die ihn so an seine Jugendliebe erinnerte. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Johann Nagel, ich bin zufällig hier in der Stadt, ich wohne im Zentralhotel. Ich habe ein kleines Anliegen an Sie, hoffentlich störe ich Sie nicht. Ja, aber... Ja, bitte. Womit kann ich Ihnen... Ich kenne Sie gar nicht. Nein, natürlich nicht. Ich bitte Sie auch höflichst, meine Aufdringlichkeit zu verzeihen. Ich habe doch die Ehre, mit Frau Martha Gude zu sprechen. Fräulein Gude, bitte. Ach, verzeihen Sie. Nun, wenn ich zur Sache kommen darf, ich bin Sammler. Ich habe eine Leidenschaft für Altertümer, für Raritäten. Sie sollten zum Beispiel meine Sammlung von Kuhglocken sehen. Eine ist dabei übrigens aus gewöhnlichem Eisenblech, die bei einem Indianerstamm als Gottheit angebetet wurde. Ist das nicht lustig? Aber bitte sagen Sie doch, warum Sie zu mir gekommen sind. Ich habe keine Altertümer. Ganz recht, ich verdiene Ihren Tadel, ja, wenn ich auf meine Glocken zu sprechen komme. Es ist nämlich so, dass ich eine Indiskretion aufdecken muss. Eine Indiskretion? Ja, leider. Aber Ihr kleines Haus, nun, man sieht von der Straße aus hinein. Trotz dieser schönen weißen Blumen übrigens, das müssen sehr seltene Blumen sein. Mein Vater hat sie einmal aus Holland mitgebracht. Er war Seemann. Ja, so etwas dachte ich, doch ich habe diese Blumen noch nie gesehen. Und auch in dieser Stadt nur noch einmal. Dann müssen Sie sich getäuscht haben. So, das ist schon möglich. Aber jetzt zu Ihnen. Wie gesagt, ich ging hier vorbei und schaute in die Stube hinein. Das muss ich gestehen, es war gegen Abend. Die Sonne schien gerade auf diese Wand hier. Auf diesen schönen alten Stuhl. Nun, Sie werden es schon erraten haben, der Stuhl ist es, der mich hierher führt. Das alte kaputte Ding da? Du mein Gott, da müssen Sie sich versehen haben. Die Beine sind ja schon abgebrochen, schauen Sie nur. Ja, ich sehe, hier ist ein Riss und beziehen muss man ihn auch. Aber das tut nichts, im Gegenteil, möchte ich sagen. Handelt es sich vielleicht um ein Erbstück, ein Familienstück? Mein Großvater hat ihn einmal mitgebracht, ich weiß nicht woher. Jedenfalls taugt er nichts mehr. Er ist ungefähr 250 Kronen wert. Wie viel? So viel kann ich nicht bezahlen. Ich zahle 200 Kronen dafür, wenn Sie ihn mir überlassen wollen, natürlich. Nein. Hören Sie, das geht nicht. Nein. Tja, das war nun töricht von mir. Ich hätte das mit den 250 nicht sagen sollen. Aber ich bin kein Altertumshändler. Über 200 kann ich nicht gehen. Leider. Aber daran liegt es doch nicht. Wie können Sie denn das von mir glauben? Ich hänge auch gar nicht an diesem Stuhl. Für 1-2 Kronen, sagen wir, für 2 Kronen können Sie ihn haben. Gerne. 200? 2 Kronen. Mein Gott, nehmen Sie ihn doch mit. Nein, ich kann mir einen so kostbaren Gegenstand doch nicht erschwindeln. Aber Martha Gude blieb fest. Gut, lassen wir es für heute sein. Schließlich musste Nagel unverrichteter Dinge abziehen. Eine halsstarrige Person. Ein Strohsack auf der Bettlade, nicht einmal eine Matratze. So arm und so misstrauisch. Ein Teufelsmädchen. Eine schwarzäugige alte Jungfer. Aber was kümmert sie dich auch, Johann Nagel? Rasch ging er stadtaufwärts mit gesenktem Kopf, als schiene plötzlich die Sonne nicht mehr und überlegte sich, wie er diesem eigensinnigen Wesen doch noch helfen könne. Kurz vor dem Marktplatz begegnete er Minüt, der gerade einen Sack mit Kohlen auf den Boden gesetzt hatte, um sich auszuruhen. Guten Tag, verehrter Herr. Nagel blieb einen Augenblick stehen. Hören Sie, weil ich Sie gerade treffe, Sie könnten mir einen Gefallen tun. Von Herzen gern, Herr Nagel. Ich brauche dringend eine Geige, nicht für mich, ich spiele nicht mehr, aber für einen Bekannten. Es gibt hier keine Instrumentenhandlung, aber vielleicht kennen Sie jemanden, der mir sein Instrument überlassen würde. Ich wüsste niemanden im Augenblick. Nun, es braucht ja nicht bis morgen zu sein. Kommen Sie doch heute Abend zu mir ins Hotel Nummer 7. Vielleicht wissen Sie dann schon mehr. Mit diesen Worten ließ er Minüt stehen und ging ins Hotel, wo er sich gleich von Sarah 2 Flaschen Wein aufs Zimmer bringen ließ. Dalli. Als Sarah wieder gegangen war, zog er Jacke und Weste aus, hing sie sorgfältig über den Stuhl, öffnete eine Flasche und begann unablässig zu trinken und umherzugehen. Er hielt keine Selbstgespräche, wie es sonst seine Art war. Schweigend spazierte er auf und ab und trank ein Glas ums andere. So lange, bis Minüt erschien, ohne Geige natürlich. Leider, Herr Nagel. Weswegen er sich ausführlich entschuldigte. Es war nichts zu machen, Herr Nagel. Was bin ich herumgerannt? Ich hätte Ihnen, weiß Gott, gern einen Dienst erwiesen. Weiß Gott. Schon recht. Man sagte ja, Herr Nagel, Sie seien so bescheiden. Sie wollten es nur nicht wahrhaben, dass Sie die Geige beherrschen. Wenn Sie mir diese Bemerkung erlauben, Vielleicht hat Ihr Instrument auf der Reise einen Schaden erlitten. Was soll das nun wieder sein? Dieses Loch von einer Stadt, wo ich gehe und stehe, spioniert man hinter mir her. Ich wünsche das nicht. Verstanden? Haben Sie etwa auch über das Geld, das ich Ihnen neulich gab, geklatscht? Das können Sie sich merken. Wenn Sie je nur ein Wörtchen darüber schwatzen, schlage ich Sie tot wie einen Hund. Und eines will ich Ihnen sagen. Ich habe allen Grund anzunehmen, dass dieses Fräulein Kielland ein ganz schlaues und kokettes Frauenzimmer ist. Und mehr aus Ihnen herauslockt, als mir lieb ist. Herr Nagel, das habe ich nicht verdient, wahrhaftig nicht. Ich versichere Ihnen, dass ich kein Sterbenswörtchen sagen werde über Ihre Großmut. Habe ich Sie verletzt, Herr Gröger? Nein, nein, nein. Ich bin schon betrunken, das sehen Sie doch nicht wahr, aber was mein Geigenspiel angeht, bitte, ich mache den Kasten auf. Nun, was ist darin? Sehen Sie doch. Wäsche. Schmutzige Wäsche. Drücken Sie sich wahrheitsgemäß aus, falls Sie das können. Sie müssen mir verzeihen, diese Grobheiten, diese Gedankensprünge. Sie besorgen mir trotzdem die Geige, nicht wahr? Ja. Übrigens, Sie trinken ja gar nichts. Ich habe Ihr Glas doch vollgeschenkt. Und da stehen die Zigarren. 10, 20 Kronen, ein kleiner Betrag, um Ihnen die Suche nach dem Instrument zu erleichtern. Kein Wort darüber, Minute. Ich wollte sagen, Herr Grögard, wie sind Sie denn zu diesem Namen gekommen? Ich rede nicht gern davon, wenn Sie das verstehen. Es geschah schon vor Jahren bei einem Gelage, das einige Herren hier in der Stadt veranstalteten. Ein Gelage? Ja, in dem gelben Haus neben dem Zollamt unten am Hafen. Ich ging da gerade vorbei, aber sie schleppten mich herein und der Stadtvogt taufte mich mit Urin und Schnaps und Asche. Ich konnte nichts dagegen tun. Und der Name? Ja, die Herren meinten, dass ich Minute getauft werden müsse, weil ich so klein bin. Aber ich habe sehr darunter gelitten. Ich bin am Sonntag darauf in den Wald gegangen. Ich habe mich immer wieder niedergekniet an Stellen, die schon trocken waren, und habe Gott gebeten, mir zu helfen. An trockenen Stellen, ja, das war wohl sehr vernünftig. Sie hätten sich erkälten können. Oh, auch ich bin vorsichtig, wenn es um mein Leben geht. Sehen Sie hier, in meiner Weste trage ich ein Fläschchen mit mir herum. Wollen Sie riechen? Mandelgeruch, nicht wahr? Ja, ganz richtig. Nun, ein bekanntes Gift, Sie sehen. Es ist nur noch eine Hälfte vorhanden, an der anderen Hälfte starb ein Hund. Vor meinen Augen, manchmal war ich schon nahe daran, den Rest zu schlucken, aber ich fand es vernünftiger, nur daran zu riechen. Ich hatte nicht so viel Mut wie der Pfarramtskandidat Carlsen. Nebenbei bemerkt, es gibt da 3 mögliche Auslegungen. Unglücksfall, Selbstmord und Mord. Sie wissen, dass Carlsen ermordet wurde, nicht wahr? Nein, wieso? Sie zuckten deutlich zusammen. Da müssen Sie sich geirrt haben. Verzeihen Sie, das macht der Wein. Schoss mir nur so durch den Kopf. Das macht alles der Wein. Man sagt, dieser junge Mensch habe sich wegen Fräulein Kielland das Leben genommen. Wegen so einer. Wenn Sie wüssten, wie schön Fräulein Kielland von Ihnen gesprochen hat. Herr Grögert, Sie sind doch ein Menschenkenner. Wie käme ich denn dazu, ausgerechnet? Keine Widerrede, mein guter Einmenschenkenner, ein gottlos kluger Mann. Es ist mir ein Fest, Ihre Augen zu beobachten, so unschuldig Sie auch dreinblicken. Und Sie wissen sehr wohl, dass ich über Fräulein Kielland nur deshalb so hässlich rede, weil sie mir unerreichbar ist. In Wirklichkeit ist sie für mich das entzückendste Wesen der Welt. Es müsste ein süßer Schmerz sein, sich von ihrem Absatz zertreten zu lassen. Und vielleicht werde ich das auch einmal tun. Das begreifen Sie doch alles, nicht wahr? Wenn Sie erlauben, soweit mir das möglich ist. Sehen Sie, in dieser Stadt haben höchstens wir beide Menschenkenntnis. Wir müssten uns zu einem kleinen Verein zusammentun und niemals unser Wissen gegeneinander anwenden. Ich dürfte zum Beispiel niemals mein Wissen gegen Sie gebrauchen. Selbst wenn ich Sie noch so sehr durchschaue. Ich möchte jetzt gerne gehen, Herr Nagel. Um Himmels Willen bleiben Sie. Lassen Sie sich doch nicht durch die Großsprechereien eines Betrunkenen imponieren. Ich bin kein Denker. Ich habe mir nur einmal ein Petschaft machen lassen mit einem Stachelschwein darauf. Aber Sie trinken ja gar nichts, also was ich sagen wollte, weil es mir eben einfällt. Nagel fand kein Ende. Es hat nichts weiter auf sich. Immer wieder fiel ihm etwas ein. Aber hören Sie zu. Immer wieder stieß er mitten aus seinen Gedankenflügen wie ein Raubvogel auf Minute herab. Sehen Sie, wie ich Sie kenne. Und entschuldigte sich dann mit seiner Betrunkenheit. Das ist alles der Wein. Aber schließlich hatte auch dieses Gespräch ein Ende. Obwohl Nagel, nachdem er Minute entlassen hatte, ja, gehen Sie, gehen es noch stundenlang für sich alleine fortsetzte. Der Teufel soll. Das war in der Nacht vom Samstag zum Sonntag. Am Montag trank Nagel noch immer ganze Karaffen von Wasser. Aber plötzlich wurde er heiter und ging, ohne gefrühstückt zu haben, durch die Stadt, durch den Wald zum Pfarrhof. Der Boden war noch nass vom Regen. Im Lehm sah er Daniels Fußspuren. Sie zeigten in die Stadt. Sie hat Besorgungen gemacht, sagte er zu sich. Ich werde ihr entgegengehen. Und wirklich traf er sie schon am Waldrand. Guten Morgen, Fräulein Kielland. Es freut mich, dass ich Sie wiedersehe. So unvermutet wiedersehe, nicht wahr? Ich habe Ihre Fußspuren hier auf dem Weg gesehen. Ich frage mich, Herr Nagel, ob Sie das, was Sie neulich auf der Gesellschaft bei Stenersons über die Marineoffiziere sagten, aufrichtig gemeint haben. Aber ganz gewiss, warum? Schon gut, dann sind wir uns ja einig. Und ich darf Sie begleiten. Gerne. Was haben Sie denn da für ein Buch? Oh, einen Eheroman, Gertrude Kolpjonsen. Ich hatte ihn ausgeliehen. Ein interessantes Buch. Immerhin lesbar. Es muss ja nicht immer gleich Tolstoi sein oder Maupassant oder sonst ein großer Dichter. Tolstoi? Naja. Anna Karenina, Krieg und Frieden meinetwegen, das sind Werke eines großen Dichters. Aber was dann kam, ist um nichts wertvoller als das Halleluja-Geschrei der Heilsarmee. Ein Russe ohne Grafentitel, ohne Rubel, wäre niemals so berühmt geworden, nur weil er einigen Bauern das Schuhflicken beigebracht hat. Ach. Und Maupassant, du lieber Himmel. Er hat viel und leicht über die Liebe geschrieben. Und das Ergebnis? Eine grobe und seelenlose Wadenpoesie. Ja, genau das. Aber warum denn immer so hochfahrend und so heftig? Ihnen ist etwas hinuntergefallen. Ach. Zeigen Sie. Das ist ja eine Rettungsmedaille. Nur ein Scherz. Ich habe sie mir gekauft für eine ganz bestimmte Gelegenheit. Aber da ist ja der Name herausgekratzt. Ihr eigener Name? Mein Name? Ein absurder Einfall, das muss ich sagen. Aber nehmen wir an, es sei so. Auch das würde nur beweisen, dass ich weder von Rettungen noch von Medaillen viel halte. Alles ist Humbug. Ich verstehe Sie nicht. Alles halten Sie für Humbug. Nichts ist rein, nichts ist edel, nichts ist groß. Ich habe noch niemals einen Menschen getroffen, dem alles in mir so widerspricht wie Ihnen. Sagen Sie mir, was ist eigentlich Ihre innerste Meinung? Sagen Sie es mir, bitte. Hätte ich einen Gott, der mir heilig wäre, ich würde bei seinem Namen schwören, dass ich alles, was ich Ihnen gesagt habe, aufrichtig meine. Alles. Ich gebe zu, dass ich immer im Widerspruch zu der Meinung anderer Leute stehe. Ich begreife das nicht. Mir scheinen die Dinge so hell, so durchsichtig zu sein. Und ich sehe den Zusammenhang so leuchtend klar, Fräulein Kieland. Wie viel gäbe ich darum, Sie an mich glauben zu machen? Aber ich glaube Ihnen nicht. Gehen Sie doch ein wenig langsamer. Ich habe mich so gesehnt nach Ihnen in diesen Tagen. Herr Nagel, ich... Nein, unterbrechen Sie mich nicht. Ich habe ja keine Illusionen, immer nur die Angst. Sie unterbricht dich, sie schickt dich weg. Und dabei habe ich mir in vielen wachen Stunden alles überlegt. So? Und wo soll das hinführen? Dahin, dass ich Sie liebe! Warum sehen Sie mich so erstaunt an? Ist daran etwas Sonderbares? Ich bin von Fleisch und Blut, ich bin Ihnen begegnet. Sie haben mich bezaubert, ist das vielleicht sonderbar? Ich hätte es Ihnen wohl nicht sagen sollen. Nein, das hätten Sie nicht tun sollen. Mit diesen Worten haben Sie alles zerstört, auch all unsere Gespräche. Warum haben Sie das getan? Jetzt können wir uns nicht mehr treffen. Nein, nein, hören Sie. Ach, wozu kann man nicht getrieben werden? Außerdem, heute ist mein Geburtstag. Ich dachte mir, wenn du ihr das sagst, wird sie dir vielleicht eher verzeihen. Oh nein, so ein Mensch. Aber Sie haben diesmal an Ihrem Geburtstag kein Glück. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Sie wissen doch, dass ich... Ja, ich weiß! Ich habe sein Gesicht und seine Uniform nicht vergessen. Ein schöner Mann. Ich kann keinen Fehler an ihm finden. Aber ich kann wünschen, dass er tot wäre. Leichten Herzens. An so etwas denken Sie, mein Gott, was wollen Sie aus mir machen? Lassen Sie mich Ihnen ein für alle Mal sagen, ich liebe ihn. Ist das deutlich genug? Nein, was wissen Sie von deutlich? Aber auch wenn Sie so etwas sagen, ist in Ihrer Stimme ein heimlicher Gesang. Kommen Sie, wir gehen ein Stück zurück. Nur bis zu der großen Espe dort. So darf der Abschied nicht sein. Wozu? Aber wenn Ihnen etwas daran liegt? Ich danke Ihnen. Ich habe keine Hoffnung, ich will nichts erreichen, aber es quält mich. Ich muss reden. Nächtelang bin ich hier herumgewandert, nur um Ihren Schatten einmal am Fenster zu sehen. Ich habe die Winde und die Sterne gebeten, Sie zu grüßen. Ach, es ist eine Zwangsvorstellung. Wenn ich aus dem Hotel gehe, gleich zu welcher Zeit, denke ich mir, vielleicht begegnest du ihr jetzt. Ich gehe herum und sehe in allen Dingen nur sie. Alle blauen Flüsse nenne ich Dani. Ich lese drei Zeilen, dann kann ich nicht mehr. Ich sage ihren Namen vor mich hin. Aber das ist doch sinnlos, das wussten Sie doch. Alles ist sinnlos. Betrug, Selbstbetrug, Humbug, wie ich schon sagte. Zum Beispiel Familie Stenersen. Keine Sorgen, keine Kinder, zwei achtbare Personen. Ah! Und doch noch eine dritte Person, der Bevollmächtigte. Ich möchte schwören, oder Minüt, ein Märtyrer, eine gute Seele. Aber man muss ihn im Auge behalten. Es könnte sein, dass er einmal schlimm endet. Humbug! Ach, Sie haben Frau Stenersen in der gemeinsten Weise verdächtigt. Sie machen sich an Minüt einem armen Krüppel groß. Pfui, Teufel. Und Sie selbst, wenn man fragen darf... Humbug! Bis zum Gürtel! Bis zum Hals! Verstehen Sie denn das nicht? Weinen Sie? Haben Sie denn nie versucht, Ihre Gefühle für mich zu überwinden? Ich habe versucht, abzureisen. Ich hatte alles schon gepackt, aber ich reiste nicht ab. Ja, wenn Sie fort wären, ich würde Ihnen nachreisen, bis weiß Gott wohin. Aber so? Und jetzt ist auch Sommer. Die Vögel hier im Wald kennen mich schon. Sie legen den Kopf schief, wenn sie mich sehen und pfeifen. Auch ihr Hund kennt mich. Weiß der Himmel. Wie oft war ich drauf und dran, einfach in den Pfarrhof einzudrehen und zu ihnen zu gehen, aber mit Bisk ist nicht zu spaßen. Liebe, haben Sie deshalb die Hand verbunden? Ach ja. Darf ich sehen, ist sie sehr verletzt? Dani! Lassen Sie mich. Dani. Lassen Sie mich jetzt los. Bitte. Dani. Sei doch nicht traurig. Und wenn du weinst, glaube mir, du weinst über das Glück. Das weißt du doch. Ja, das weißt du. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Tag und Nacht könnte ich deinen Namen hören. Und schau, nun werden die Vögel uns beide ansehen mit schiefem Kopf. Hören Sie auf! Oh, Sie sind ein erbärmlicher Mensch. Oh Gott, wie erbärmlich Sie sind. Wie konnten Sie das tun? Du bist erregt. Ich bringe dich nach Hause, Dani. Und morgen sehen wir uns wieder. Wir sehen uns niemals wieder. Ich will Sie nicht mehr sehen. Lassen Sie mich jetzt allein. Gehen Sie. Haben Sie doch ein wenig Mitleid. Mit mir. Ich bin ja bereit, mich zu töten, nur um Sie von mir zu befreien. Es bedarf nur eines Wortes von Ihnen. Und das würde ich Ihnen auch morgen wiederholen, wenn ich Sie träfe. Aber Sie sollen mir Gerechtigkeit widerfahren lassen. Sie müssen begreifen, dass ich einer Macht unterliege, die von Ihnen ausgeht und über die ich nicht Herr bin. Und es ist auch nicht nur meine Schuld, dass ich Sie auf meinem Wege getroffen habe! Dann wandte er sich um und ging. Die schweren Schultern auf dem kurzen Körper zuckten wieder unaufhörlich. Er ging, er sah niemand, er kannte kein Gesicht. Und besann sich erst wieder auf sich, nachdem er durch die ganze Stadt gegangen war und sich vor der Treppe des Hotels befand. In den folgenden Tagen war Nagel nicht in der Stadt. Er machte eine Reise mit dem Dampfer und sein Zimmer im Hotel war abgesperrt. Ist sein Gepäck noch alles da? Alles, ja. Aber er hat mir nichts gesagt. Niemand wusste, wo er sich aufhielt. Am Donnerstag mit dem Frühschiff kam er zurück, bleich und übernächtigt, schlief den ganzen Tag über und ging am Abend hinunter an den Hafen zu dem winzigen Haus. Bitte machen Sie auf, Fräulein Gude. Mit den weißen Blumen. Ich bin es, Johann Nagel. Danke. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe mich bei Ihnen zu entschuldigen. Oh nein, ich wüsste nicht warum. Freilich, verzeihen Sie, aber ich werde es Ihnen sofort erklären. Ich war verreist einige Tage, ich musste zu Hause nach dem Rechten sehen. Jedenfalls, ich war auch in Trondheim beim Altertumshändler, übrigens einem guten Bekannten von mir. Nun, wie es so geht, ich kam auch auf diesen Stuhl hier zu sprechen. Queen Anne, Mahagoni mit Rückenkrone, intarsiert, stark beschädigt und so weiter. Kurz und gut, um offen zu sein, ich habe den Wert überschätzt. Ach, sehen Sie. Wie gut, dass Sie sich erkundigt haben. Ja, das ist ärgerlich. Man lernt nie aus. Ich muss mein Angebot korrigieren, leider. Aber ist doch gut für Sie. Mein liebes Fräulein, ein leidenschaftlicher Sammler, ein Mann, der glaubt, etwas zu verstehen, irrt sich nicht gern. Außerdem habe ich falsche Erwartungen bei Ihnen erweckt. 200 Kronen, darauf haben Sie sich eingerichtet. Wahrheit ist der Stuhl nur 170 wert. 170? Ja, ich bedauere, aber es ist so. Wenn Sie sich um diesen Preis von dem Stuhl trennen wollen... Nein, also, das ist unmöglich. Sagen wir 50, ja? 50 Kronen. 170, weder mehr noch weniger. Halten Sie mich für einen schäbigen Händler, der von Ihrer Ahnungslosigkeit profitieren will? Oder wollen Sie den Stuhl gar nicht verkaufen? Dann sagen Sie es klipp und klar. Also 170, abgemacht. Ja, wenn Sie unbedingt... Also gut. Darf ich Ihnen den Stuhl ins Zentralhotel bringen? Nein, danke, ich nehme ihn gleich mit. Aber so verstaubt. Um Gottes Willen, kein Staubtuch, keinen Putzlappen. Ein Sammler macht das ganz anders. Hier ist das Geld, ich gebe es Ihnen besser in kleineren Scheinen. Hier in der Stadt könnte es vielleicht auffallen, wenn... Danke, Herr Nagel, vielen Dank. Jetzt bedanken Sie sich auch noch. Ich müsste das tun, liebes Fräulein, ich. Übrigens, wissen Sie vielleicht jemanden, der eine Geige verkauft? Ich bin auf der Suche. Eine Geige hier? Nein, leider. Es war auch nur eine Frage. Ich habe an sich einen Mann beauftragt zu suchen. Minüt von der Kohlenhandlung. Kennen Sie ihn zufällig? Doch. Und Sie halten ihn für zuverlässig, diesen... Wie heißt er nur mit seinem richtigen Namen? Johannes. Ich wollte sagen Grögard. Johannes? Also doch. Johannes? Ja, er heißt so. Und Sie nennen ihn auch so? Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Nein. Ich bildete mir gleich ein, er heiße Johannes. Vielleicht darum, weil ich an den Evangelisten denken musste. Dieser Minute hat ein so reines, ich möchte fast sagen, herausfordernd reines Herz. Oder täusche ich mich? Ich weiß nicht. Es ist auch nicht wichtig. Warum sollen wir über Herrn Grögard reden? Ich habe noch etwas, was mir am Herzen liegt. Es soll da ein Basar stattfinden, ein Wohltätigkeitsfest am Samstag. Ich dachte mir, wissen Sie, ich bin doch recht einsam hier. Würden Sie mir nicht die Freude machen, auch dorthin zu kommen? Ach, ich weiß nicht. Ich bin doch für Sie. Ich habe auch kein Kleid. Kein Kleid? Ja, daran hat der Nagel nicht gedacht. Und was würden die Leute sagen? Ich gehe doch nirgends hin sonst. Es gelang Nagel an diesem Abend nicht, das weißhaarige Mädchen mit den flimmernden Augen für seinen Vorschlag zu gewinnen. Sie werden sich nur mit mir langweilen. Noch einmal musste er sie aufsuchen, um alle ihre Bedenken zu zerstreuen. Also gut. Zögernd gab sie schließlich nach. Abgemacht. Und so ging Johann Nagel am Samstag zuversichtlich auf das Fest. Welcher Andrang! Die ganze Stadt hatte sich eingefunden. Ja, sogar von den Dörfern waren sie herbeigekommen. Teils mit Fuhrwerken, teils mit dem Dampfschiff über dem Fjord. Alle wollten sie dabei sein, in der Lotterie gewinnen, die lebenden Bilder sehen und die Damen der Gesellschaft beobachten, wie sie in Schürzen gingen und Bedienten der guten Sache wegen. Es war schwierig, einen Platz zu finden. Im Festsaal war schon alles besetzt. Schließlich entdeckte Nagel in einem Nebenraum einen freien Tisch. Dort bediente Friederike Andresen. Ah, Herr Nagel, sagte sie freundlich. Haben Sie auch Ihre Silberangel dabei? Vielleicht gibt es hier etwas zu fischen. Ich darf Ihnen Champagner bringen, nicht wahr? Champagner? Ja, ja, das weiß doch jeder, dass Sie nichts anderes trinken. Bevor Nagel antworten konnte, war sie schon fort. Ja, es war ein großer Trubel an diesem Abend. Alles trieb durcheinander, traf sich, trennte sich wieder, wie die Wellen unter einem Wasserfall. Auch Friederike Andresen war in Eile, als ihm Nagel den Champagner brachte. Das ist ein Betrieb. Trotzdem bat er sie, ein Glas mit ihm zu trinken, sagte ihr, wie reizend sie aussehe in der Tracht und dem Schürzchen. Ach, haben Sie denn für mich auch noch Augen? Und fragte sie, ob sie Martha Gude schon gesehen habe. Ja, ich glaube, vorhin war sie da drüben in einem hübschen schwarzen Kleid. Ne, steht's ihr nicht. Sie ist so einsam, dieses Fräulein Gude. Ich habe sie flüchtig kennengelernt und würde ihr gerne eine kleine Freude machen. Sie zu mir bitten an den Tisch. Martha Gude? Was wird denn Fräulein Kieland dazu sagen? Hat sie nicht das Privileg ihrer Verehrung? Wie kommen Sie darauf? Sie hat nur ein Privileg und das betrifft Leutnant Hansen, nicht wahr? Nun ja. Frauen sind seltsame Geschöpfe. Da fällt mir ein junger Mann ein, den ich in Mexiko kennenlernte. Ach, in Mexiko waren Sie auch? Ein hübscher, angesehener Mensch übrigens. Er verliebte sich in Clara Isension, die Schönheit des Städtchens. Aber er hatte kein Glück. Einige Zeit später bewarb er sich um ihre Schwester. Ein buckliges Mädchen. Um sich zu rächen, nicht wahr? Wer weiß, vielleicht hatte er auch herausgefunden, dass sie in Wahrheit die wertvollere von beiden war. Jedenfalls, Clara hintertrieb diese Verbindung. Er sollte ihre Schwester nicht haben und er bekam sie auch nicht. Aber Fräulein Andresen, wo bleibt denn unser Wein? Gleich! Ja, wer sieht in die Seele eines Menschen hinein? Sie entschuldigen mich, ja? Wer sieht in die Seele eines Menschen hinein? Niemand natürlich. Ach, wie ist das alles langweilig. Er war plötzlich so müde. Er leerte sein Glas, schenkte es wieder voll und leerte es mit einem Zug. Im Türrahmen sah er Dani Kieland mit dem Adjunkten vorbeigehen. Er grüßte, aber sie tat, als hätte sie ihn nicht bemerkt. Draußen im Saal sang man ein vaterländisches Lied. Schließlich kam Fräulein Andresen mit dem Wein für den Nachbartisch und hinter ihr, im neuen schwarzen Kleid, Martha Gude. Guten Abend, meine Liebe. Wie schön, dass wir uns gefunden haben. Hoffentlich gefällt es Ihnen hier. Danke, es ist sehr schön. Hier ist ein Glas. So, trinken Sie. Ja, wenn ich darf. Das schwarze Kleid stand ihr wirklich nicht gut. Es machte sie noch älter, es betonte die weißen Haare. Auch redete sie kaum ein Wort. Aber manchmal leuchteten die Augen ganz stark in ihrem blassen Gesicht. Verschüchtert saß sie da und trank in angestrengten kleinen Schlückchen wie ein Kind. Nagel gab sich alle erdenkliche Mühe mit ihr. Er schwatzte das Blaue vom Himmel herunter, erfand lustige Geschichten, erzählte wieder von seiner Kuhglockensammlung und manchmal lachte sie auch und dann wurde ihr Gesicht ganz lebendig, aber das Rechte war es nicht. Und als Dani... Guten Abend, Martha! ...am Tisch vorbeikam und stehen blieb... Guten Abend! ...kam Martha aus der Verlegenheit nicht mehr heraus. Gottlob begann nun Student Ojen im Saale draußen mit seinem Klaviervortrag. So hatte sie doch einen Vorwand, den Tisch zu verlassen. Oh, jetzt kommt der Klaviervortrag, den möchte ich aus der Nähe hören. Kommen Sie ja wieder zurück. Verzeihen Sie mir mein Vergehen von neulich, ich bitte sehr darum. Ach so, das habe ich schon vergessen. Ich will es auch vergessen. Ich sehe, Sie unterhalten sich hier recht gut. Ich bin nicht gekommen, um mich zu unterhalten. Ach, wozu sonst? Um Sie wiederzusehen. Und zu diesem Zweck nehmen Sie Martha Gude mit? Mein Gott, ich wollte dir eine kleine Freude machen, das ist alles. Doch Sie bilden sich doch nicht ein, ich sei eifersüchtig? Ich habe kein Wort davon gesagt. Oh nein, Sie haben nur eine kleine Geschichte erzählt von einem Mädchen, das dem abgewiesenen Verehrer ihre bucklige Schwester nicht gönnte, als es sich um diese bewarb. Aber ich bin nicht eifersüchtig und Sie machen mich nicht eifersüchtig. Obwohl sie mir die peinlichsten Stunden meines Lebens bereitet haben, sind sie mir zu gleichgültig dazu. Ja, das bin ich wohl. Und trotzdem bilden sie sich etwas darauf ein, dass ich jetzt an ihren Tisch gekommen bin, nicht wahr? Nein. Und das soll ich ihnen glauben? Sie sagen ja immer die Wahrheit, ist es nicht so? Vielleicht bin ich ungerecht, aber ich habe all ihre Andeutungen und Pläne so satt. Nein, ich glaube ihnen nichts mehr. Genau das verdiene ich. Wer sind sie eigentlich? Ins Hotel kommen Briefe an sie unter dem Namen Simonson. In dem Geigenkasten war tatsächlich nichts als schmutzige Wäsche. Auf dem Marktplatz sollen sie ein Dienstmädchen in Gegenwart vieler Leute nach etwas gefragt haben, das mir der Anstand verbietet zu nennen. Und trotzdem wagen sie mir Erklärungen zu machen. Vielleicht hat ihnen Minute auch erzählt, dass ich ihm 200 Kronen geboten habe, wenn er an meiner Stelle die Vaterschaft bei einem Kind übernimmt. Oder dass ich in der Apotheke ein Medikament gegen eine gewisse Krankheit verlangt habe, dieses Medikament aber ohne Rezept nicht bekam. Ich könnte Ihnen noch einiges erzählen. Das ist nicht nötig, was ich weiß, genügt mir bereits. Hören Sie eigentlich der Musik zu? Herr Eulen spielt die gleiche Pièce wie in der Johannisnacht. Und da kommt ja auch Martha Gude schon wieder. Sagten Sie nicht damals, bei einer solchen Musik müsste man in einem Nebenzimmer sitzen mit einem geliebten Wesen Hand in Hand? Ich gehe jetzt. Guten Abend. Du gehst, Tanja? Wie schade. War es nicht schön zuzuhören, Fräulein Gude? Trinken Sie doch noch ein Gläschen. Ach, wie gut Sie sind, wie gut. Ich habe schon wieder eine ganze Menge Geschichten für Sie. Zum Beispiel noch ein Erlebnis aus meiner Sammlertätigkeit. Nagel redete, als hätte er zu viel Champagner getrunken. Ja, fast wie im Fieber. So, als hätte er Angst, Martha könne aufstehen und gehen, sobald er nur einen Augenblick schweige. Was für eine quälende Verwirrung. Danji und Martha, Danjis Hohn und Marthas dunkle Augen, die Blasmusik aus einem Nebenraum und der Geigenvortrag des städtischen Organisten im Saal. Und währenddessen wurden noch Lose verkauft und die Turner marschierten auf, um ihre Künste zu zeigen. Frau Andresen hatte schon die dritte Flasche Champagner gebracht. Danji Kieland war am Arm des Adjunkten nach Hause gegangen. Qual, Verwirrung, Misstöne. Und dann kam der Organist an Nagels Tisch und sagte, Minute sei bei ihm gewesen wegen der Geige. Leider, Herr Nagel, ich kann sie Ihnen nicht verkaufen. Es handelt sich um ein Erbstück. Ach, sie ist für mich wie mein eigenes Kind. Hier, sehen Sie, es ist keine gewöhnliche Geige. Spielen Sie nur ein paar Töne, bitte. Sie werden mir recht geben. Ja, ein wundervolles Instrument. Eine Mittenwalder, wie ich sehe. Er sagte es mit Kennermiene, dabei war der Zettel mit Mittenwald in der Geige nicht schwer zu lesen. Spielen Sie nur. Und wie leicht sie ist, wie eine Feder. Und Nagel spielte. Er setzte die Geige ans Kinn, neigte den Kopf zu ihr und spielte mit einer wilden Fingerfertigkeit, mit einer fanfarenhaften Kraft, die alle in Bann schlug. Ja, die Leute aus dem Saal kamen in das Nebenzimmer und ließen die Turner bei ihren letzten Sprüngen allein. Vielleicht war das Spiel nicht so fehlerlos, nicht so brillant, aber in ihren Ohren klang es großartig, virtuos, hexenhaft. Da stand er nun, der geheimnisvolle Fremde aus dem Zentralhotel, und nahm mit seinem Spiel die verblüfften Veranstalter, die Stadtkinder und Bauern im Sturm. Es nahm sich großartig aus. Und obwohl er das Stück plötzlich mit einigen heftigen, misstönenden Doppelgriffen mit einem grellen, desperaten Jammerlaut beendete, klatschten die Zuhörer wie rasend Beifall. Meine allergrößte Hochachtung, Herr Nagel, für Ihr meisterhaftes Spiel. Mensch, Nagel, Sie spielen ja, das ist doch... Wie herrlich! Und Sie haben uns gesagt, Sie könnten gar nicht spielen. Schade, dass Dani es nicht mehr gehört hat. Nur eins, warum machten Sie am Schluss diese entsetzlichen Striche? Ich wollte dem Teufel auf den Schwanz treten. Nagel wehrte die zahlreichen Komplimente höflich ab, sprach von Humbug und Komödie und weigerte sich, noch etwas zum Besten zu geben. Nein. Schweigsam saß er da, bis die Lichter im Saal gelöscht wurden und die letzten Gäste aufbrachen. Dann bat er Martha Gude, sie nach Hause begleiten zu dürfen. Als sie zur Türe hinausgingen, bemerkte er, dass Minute, der beim Aufräumen half, ihnen einen schmerzlichen Blick nachsandte. Sein Gesicht war ungewöhnlich schief. Denken Sie, Fräulein Gude, sagte Nagel auf dem Heimwege, nachdem sie sich über den Abend unterhalten hatten. Denken Sie, ich hatte den Eindruck, als sei Minute eifersüchtig auf mich gewesen. Er ist wohl stark in Sie verliebt, wie? Nein, erwiderte sie zögernd. Dann schwiegen beide. Martha wollte ihren Schirm aufspannen, da es zu regnen anfing. Aber der Schirm hatte so viele Löcher, dass sie ihn schnell wieder schloss. An der Haustüre, sagte Nagel. Würden Sie mich für eine kleine Weile mit zu sich hineinnehmen? Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Ist zu spät. Ich werde Ihnen in keiner Weise Verdruss machen, aber ich muss mit Ihnen sprechen. Ich vertraue Ihnen. Drinnen hängte sie ein Tuch vor das Fenster und zündete eine Kerze an. Setzen Sie sich hierher. Setzen Sie sich. Und Nagel rückte seinen Stuhl dicht zu dem ihren. Sie dürfen keine Angst vor mir haben. Wollen Sie mir das versprechen? Ja. Geben Sie mir Ihre Hand darauf. Sie gab ihm die Hand und er behielt sie in der seinen. Und Sie glauben auch nicht, dass ich Sie anlüge, nicht wahr? Nein. Ich danke Ihnen. Nun, die Sache ist etwas schwierig. Ich will Ihnen zum Beispiel sagen, dass ich Sie lieb habe, wirklich lieb habe. Aber das wissen Sie ja sowieso. Und wenn ich nun weitergehe, ich meine, hören Sie, ich möchte Sie ganz einfach bitten, meine Frau zu werden. Ja, meine Frau. Jetzt habe ich es gesagt. Nein, nein, lassen Sie mir Ihre Hand, um Gottes Willen. Ich will Ihnen alles erklären. Sehen Sie, ich bin 29, über den flatternden Leichtsinn hinaus. Und Sie sind vielleicht 5, 6 Jahre älter. Ich bin 12 Jahre älter. Ja, und glauben Sie, das sei ein Hindernis, wenn ich Sie doch lieb habe, Kind. Ihre Augen haben es mir angetan. Ach, und Sie lächeln so herzlich. Ich habe noch keine Frau so lächeln sehen. Aber Sie sind vielleicht verblüfft, misstrauisch. Sie denken immer darüber nach, was wohl dahinter steckt, nicht wahr? Ja, das tue ich wohl. Es ist am besten, Sie lassen es nun sein. Ich verdiene es nicht, dass Sie mir immer noch Falschheit zutrauen. Nein, nein, das tue ich nicht. Das wäre mir unmöglich. Und doch wollen Sie mir Ihre Hand wieder entziehen. Wollen vielleicht aufstehen, weggehen. Sie legt ihre Hand wieder richtig in seine. Und als er die Vermutung äußerte, sie sei vielleicht an einen anderen gebunden. Nur um einen Namen zu nennen, an Menü zum Beispiel. Erwiderte sie unwillkürlich, fast hilfesuchend, seinen vorsichtigen Händedruck. Nein! Ich bin überhaupt nicht gebunden. Nicht, aber vielleicht bin ich nicht so, wie ich sein sollte. Sie wissen ja, was man in der Stadt über mich spricht. Und wenn man mir auch Unrecht tut, ich bin ein Mann mit großen Fehlern. Sie stehen hoch über mir, meine Liebe. Mit Ihrem reinen Gemüt. Bitte sagen Sie sowas nicht. Ich würde auch immer gut zu Ihnen sein. Meine größte Freude wäre, Sie froh zu machen. Aber es könnte ja sein, Sie fürchten das Gerede. Nein, daran liegt es nicht. Ach, ich verstehe es nicht. Sie können es nicht wollen. Sie können es nicht wollen. Nein, nein. Doch, ich will es. Wir werden es fertig bringen. Und während der Regen an die Scheiben schlug. Wir werden zusammen fortreisen. Während die Kerze. Wer weiß wohin. Langsam herunterbrannte, redete er ihr leise und gut zu. Sie würden einen kleinen Besitz haben. Irgendwo im Wald. Und wie er dann arbeiten würde. Freilich, es könnte sein, dass er manchmal traurig wäre. Dass irgendeine Erinnerung kommt. Aber dann würde sie sicher Geduld haben. Nicht wahr? Ja. Und einige Tiere müssten wir haben. Große, blanke Rinder, die aus der Hand fressen. Und du würdest sie versorgen. Oh ja. Und sie würden zusammen zum Fischen gehen. Und Weihnachten nie vergessen, den kleinen Vögeln eine Garbe aufzustellen. Ja, er würde schon einen Ort finden. Wo es auch eine Quelle gibt. Und er werde den dicksten Wald roden mit seinen kräftigen Händen. Glaub mir, dass es schön wird. Unaufhörlich sprach er auf sie ein, dachte an jede Kleinigkeit, als sähe er seit Jahren schon alles vor sich. Und allmählich überwand er ihren Widerstand dieses... Nein, nein, es ist ja unmöglich. Sie fand sich darein. Wagst du's? Willst du's? Wenn er es so wolle. Ja. Eine Antwort, die sie nur flüsterte. Und sie legte die Arme um seinen Hals und seine Hand fühlte, wie angstvoll ihr kleines Nonnenherz klopfte. Und er sah die Kerze flackern. Dann ging er. Er ging mit ihrem Ja und mit einer Verabredung für den übernächsten Abend. Möchtest du, dass ich das gleiche Kleid anhabe? Er ging in den Regen und den Wind hinaus. Es regnete in Strömen, das war sehr dunkel. Er ging den Weg zum Pfarrhof. Er flüsterte einen Namen. Tani. Tani. Tani. Flüsterte er und suchte im Regen und im Wind die große Espe und schnitt mit seinem Messer ihren Namen in die Rinde und küsste die Buchstaben. Es war schon 5 Uhr, der Wind rauschte, der Regen peitschte das Laub und unten im Hafen meldete sich der Frühdampfer an. Das war am Montag und als er im Hotel aus einem bleiernen Schlaf erwachte, Frühstück und Mittagessen waren längst vorüber, regnete es noch immer, das Wasser floss über die Dachrinne, in dem kleinen Hotelgarten waren die Pflanzen niedergebogen, die Blätter zu Boden gedrückt und schmutzig, aber was schadete das? Er würde Martha wiedersehen. Der Abend kam, der Regen hatte ein wenig nachgelassen. Herein. Hier bitte, Herr Nagel. Da brachte Sarah einen Brief. Auf dem Umschlag war keine Marke. Er musste abgegeben worden sein. Sarah, wer hat diesen Brief abgegeben? Ein Knecht vom Pfarrhof. Vom Pfarrhof? Tani? Mein lieber Herr Nagel, bitte kommen Sie heute Abend doch nicht. Ich bin abgereist. Bitte versuchen Sie auch nicht, mich wiederzusehen. Es hat keinen Sinn. Sie bereiten mir Leiden. Sie bereiten mir Leiden. Verzeihen Sie mir. Verzeihen Sie mir. Lebe wohl. Martha. Nachschrift. Ich werde Sie nie vergessen. Tani. Das ist Tanis Werk. Ich hätte mir denken können, dass sie zu Martha geht. Clara und die bucklige Schwester. Er stürzte hinaus, hinunter zum Hafen, zu dem winzigen Haus. Die Tür verschlossen. Martha, Gude! Kein Licht hinter den Fenstern, die weißen Blumen leuchten fahl in den dunkelnden Abend. Martha! Er rennt ein paar Gassen stadtaufwärts, kehrt um, läuft zurück. Sie muss doch! Plötzlich bleibt er stehen. Vor ihm, wenige Schritte, steht jemand. Tani. Ihr heller Zopf hängt über den Regenmantel herab. Beide gehen jetzt gleich langsam, einer hinter dem anderen. Immer sind 50 Schritte zwischen ihnen. Plötzlich verliert sie ihr Taschentuch. Er sieht es fallen, sehr weiß, sehr fein, ein Spitzentaschentuch. Man könnte sich bücken, es aufheben. Damit ich mich vor ihr erniedrige, damit sie mich auslacht, weil ich bei Martha verloren habe. Er kommt zu dem Tuch, sehr fein, sehr weiß, liegt es auf der nassen Gasse. Und er tritt darauf und setzt seinen Weg fort, 50 Schritte hinter ihr. Sie dreht sich um, da kehrt er sich auch um und sie gehen den Weg zurück, er 50 Schritte vor ihr, ganz langsam. Und wie er wieder zu dem Taschentuch kommt, tritt er abermals darauf, zum zweiten Mal. Und diesmal vor ihren Augen. Und er zwingt sich, ganz langsam zu gehen, obwohl er sich jetzt dicht hinter sich weiß. Erst die letzten Schritte über den Marktplatz läuft er wie besessen, stürzt in sein Zimmer, wirft sich aufs Bett, Schweiß überströmt, schluchzend, gebrochen, vernichtet. Gut, das ist auch erledigt. Es war die letzte Möglichkeit und sie ist Martha. Möglichkeit? War es wirklich eine Möglichkeit, Johann Nagel? War es nicht eine Flucht, ein kindischer, verzweifelter Traum? Ja, so ist es. Und jetzt, Johann Nagel, du hast ein Heilmittel, Gott sei Dank. Es steckt in deiner Weste. Wie froh bist du jetzt um diese kleine Flasche? Um diese klare Flüssigkeit, die nach Mandeln riecht, nicht wahr? Nagel nahm das Fläschchen heraus, entkorkte es, roch daran, steckte es sorgfältig zurück. Und während er, als könne er die Gewohnheit nicht ablegen, wieder mit den alten unordentlichen Gedanken reinspielte, die ihn immer so müde machten, schrieb er einige Briefe, auch einen an Martha, zu dem er Geld in den Umschlag steckte. Dann wusch er sich Gesicht und Hände, bat Sarah, die Fenster zu putzen. Ich komme vielleicht spät nach Hause, Sarah. Aber ich möchte, dass die Scheiben sauber sind, ja? Ich mache es schon, Herr Nagel. Und verließ das Hotel. Er nahm den Weg an den Speichern vorbei, um die Schiffe noch einmal zu sehen. Am letzten Quai blieb er plötzlich stehen, zog den eisernen Ring vom Finger und warf ihn weit hinaus ins Wasser. Fort! Sieh da, wenn es ernst wird, macht man doch noch einen kleinen Versuch, sich vom Humbug zu befreien. Aber ich möchte doch ergebenst fragen, was kein Humbug ist. Die Salben von Dr. Stenerson vielleicht, der Telegrafenapparat, die Axiome von Euklid. Wie großartig flach und klein haben sie die Welt gemacht. Diese großen Männer, diese Genies, ich habe sie noch nie bewundert. Was sind sie denn? Werkzeuge, elende Pfrieme, um Löcher damit zu bohren. Und was bist du, Johann Nagel? Nicht einmal ein Gemeindegenie. Und was hast du geleistet? Nicht einmal eine Kommission zur Verbesserung der Postbotenschuhe hast du ins Leben gerufen. Jetzt, wo es vorbei ist mit dir, kriecht der Neid ans Licht. So redete Nagel vor sich hin, während er den Quai entlang ging zu dem Häuschen von Martha Gude. Im Vorbeigehen sah er durch die Fenster die weißen Blumen, die armseligen Stühle, das Bett wie immer. Niemand war zu sehen, sagte er leise und ging rascher mit gesenktem Kopf dem Pfarrhof zu. Und auch am Pfarrhof, sagte er, von Ferne nur, also bei Angst hätte Danjis Gesicht könne an einem der Fenster auftauchen, schlug aber bald einen Seitenweg ein, der tiefer in den Wald hineinführte. Er ging eine Weile. Wohin sollte er eigentlich gehen? Was wäre eine Frage, an irgendeinen Platz eben, an den ersten besten? Vor allem keine Berechnung, keine Sentimentalität, nicht so wie dieser Carlsen in seiner lächerlichen Verzweiflung. Das ist ja keine Affäre. Als ihm sein Schuhband aufging, blieb er stehen, stemmte den Fuß gegen einen Erdhügel und band es. Er sah sich um. Kiefern? Wacholder? Heidekraut? Gut, gut, warum nicht hier? Und wenn mich jemand beobachtet? Er spähte ringsum, konnte aber nichts Verdächtiges sehen. Nun setzte er sich, zog wie jeden Abend seine Uhr auf und nahm das Fläschchen aus der Westentasche. Er hielt es vor die Augen. Halb voll, ja. Gegen das Licht. Von ferne her hörte er die Kirchenuhr schlagen. Er lachte. Wie passend, dass es schlägt. Die Stunde hat geschlagen. Dann zog er den Glasstöpsel heraus und leerte das Fläschchen in einem Zug. Er spürte deutlich den bitteren Geschmack im Mund. Unwillkürlich schloss er die Augen, um in Gedanken zu zählen. Aber die Gedanken verwirrten sich, er kam mit den Zahlen immer wieder durcheinander, fing wieder von vorne an, verhaspelte sich aufs Neue. Jetzt schlich das Gift in ihn um, brach sich seinen blauen Weg bis zu seinen Adern. Schließlich öffnete er die Augen und versuchte das Zählen mit Hilfe der Kiefernstämme. Der kalte Schweiß stand ihm auf der Stirne. Er fuchtelte mit den Armen in der Luft herum, um zu fühlen, ob sich schon irgendeine Lähmung zeige. Er stand auf, ging mit raschen kleinen Schritten hin und her, nichts geschah. Und doch hatte er mit eigenen Augen gesehen, wie der Hund damals am halben Inhalt des Fläschchens nach kaum einer Minute veränderte. Er hob das Fläschchen auf, fand den Stöpsel und verschloss es. In dem Augenblick aber, als er es automatisch, so wie immer, in die Westentasche steckte, kam er dem Rätsel auf die Spur. Minute. Und noch einmal. Minute. Hatte er nicht bei jenem Gespräch mit Minute, als er so viel trank, den Rock und die Weste über den Stuhl gehängt? Hat er ihm an diesem Abend nicht das Giftfläschchen gezeigt und war nicht einmal unten gewesen, lange genug, dass Minute das Gift gegen Wasser hätte auswechseln können? Du Maulwurf! Du heuchlerischer Krüppel! Nagel weinte vor Zorn und Beschämung, als er durch den Wald zurückging. Wie ein geprügelter Hund schlich er sich ins Hotel. Die Fenster waren geputzt, frische Gardinen aufgemacht. Auf dem Tisch stand ein Strauß Feldblumen. Wie säuberlich und freundlich das Zimmer aussah. Und der Marktplatz lag noch in der Abendsonne. Es fror ihn. Cognac! Cognac war nun das Richtige. Cognac, Sarah, eine Flasche, aber sofort! Als Sarah den Cognac brachte, fragte sie freundlich. Geht es Ihnen nicht gut? Sie sehen angegriffen aus. Das ist nicht der Rede wert. Ich habe mich vielleicht erkältet. Hören Sie, Sarah, ich hatte doch einen Pelz mitgebracht, nicht wahr? Wer weiß Gott warum. Mitten im Sommer. Sie können den Pelz haben, ich schenke Ihnen den Mantel. Herr Nagel. Doch, doch, es ist eine beschlossene Sache. Guten Abend, gute Besserung. Sarah! Sarah, sehen Sie einmal da zum Fenster hinaus. Das ist doch Minute, der Mann, der da drüben vor den Leuten tanzt. Ja, ja. Passen Sie auf, Sarah. Sobald dieser Mensch seine Vorstellung beendet hat, soll er zu mir kommen, verstehen Sie? Ich schicke ihn herauf, Herr Nagel. Nagel trank den Cognac aus dem Wasserglas in großen Schlücken. Aber das machte das Fröstel nicht besser. Vielleicht hatte er sich Fieber geholt an dem Regenmorgen im Wald. Aber warum musste er auch Danielis Namen in die Rinde schneiden wie ein Student oder Handlungsgehilfe? Du brauchst deshalb nicht zu glauben, dass ich dich liebe. Du Allerweltsgeschöpf mit einem langen Zopf und deinem vernünftigen Herzen und mit einem ganzen gezierten Leben. Den Teufel schere ich mich um dich. Ich liebe dich nicht, aber du hast recht, ich liebe dich trotzdem. Und wenn du darüber lachst, dann liebe ich dich auch dafür. Ich liebe dein Lachen, dein Haar, deinen Atem, deine Seele. Ich kann mich davor nicht retten, wie unsäglich dumm das ist. Zum Wohl, Daniel! Ja. Leb wohl. Leb wohl, Martha Gude. Du weißhaarige Mädchenseele. Waren wir nicht einig, ich hätte der Welt mein Bündnis aufgesagt, so wahr ich lebe. Hätte zufriedene Lieder gesummt bei der Hütte im Wald und mich nur bei Flut rasiert. Unablässig schwach. Und du wärst in der Tür gestanden und hättest mir zugewinkt. Unablässig drei Tage, ruhige Nächte und der Herr in der Höhe über uns. Unablässig schwatzte er vor sich hin, trank, holte seinen Pelzmantel raus, mit dem er Sarah eine Freude machen wollte, nahm sich vor, die Zeitungen abzubestellen. Die Zeitungen? Das Zimmer ist nicht groß genug für alle diese Zeitungen. Sie hören nicht auf, sie wachsen bis zur Decke hinauf. Schwatzte weiter und sah plötzlich Minute vor sich, der still und ehrerbietig wie immer hereingekommen war, als auf sein Klopfen keine Antwort kam. Ah. Sieh da, Herr Grögart. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich verreise nämlich bald. Und in einem solchen Fall pflege ich mich zu verabschieden. Meinen ergebensten Dank. Außerdem möchte ich Sie noch eine Kleinigkeit fragen. Wollen Sie ein Glas Cognac trinken? Nein, danke. Sehen Sie, das wusste ich. Kurz und gut. Ich nehme jetzt ein Fläschchen aus der Westentasche. Hier. Haben Sie dieses Fläschchen je in den Händen gehabt? Nun, Sie antworten nicht. Sie haben also das Gift ausgeleert und Wasser nachgefüllt, ja oder nein? Ja. Warum? Ich dachte, Sie könnten vielleicht... Entschuldigen Sie, ich sehe, Sie haben es ja auch getan. Ja, ich habe die Flasche ausgeleert, aber nicht in meinen Magen, Herr Grögert. Wie bitte? Tja, es ist nichts mit der Rettungsmedaille für Sie. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass ich zu feige bin, das Gift zu nehmen? Trotzdem haben Sie sich eingemischt. Und was haben Sie erreicht? Oh mein Gott, diese arme Katze. Welche Katze? Die Katze hat einen Angelhaken in den Hals gekriegt, verstehen Sie? Sie wälzte sich am Boden, unten bei den Speichern. Das Blut floss aus dem Maul. Der Haken war nicht herauszubekommen. Ich nehme das Fläschchen und gieße ihr den Inhalt ins Maul. Nichts. Nichts. Sie ist unter Qualen verreckt. Ich habe die besten Absichten gehabt. Natürlich, das haben Sie immer. Niemand kann Ihnen etwas anderes beweisen, nicht wahr? Aber ich weiß, dass Sie ein Heuchler sind, ein Gaun, eine verdorbene Missgestalt. Wo bleiben Sie nur sitzen? Ich habe die Türe abgesperrt. Ein frommer Sünder sind Sie. Ich habe das von Anfang an gewusst. Ich höre so etwas. Ich höre in einer Stimme den feinsten Unterton. Ich meine nicht den Klang, nicht das Stoffliche. Die Welt, das Mysterium dahinter, meine ich. Und wenn ich Ihre Stimme höre, ich versichere Ihnen, ich zittere vor Unbehagen. So wie ich bei der ersten Begegnung gewusst habe, dass Sie Johannes heißen, obwohl ich das viel später erfahren habe, so genau weiß ich, dass Sie heimlich ein Gaunerleben führen. Ich weiß zum Beispiel, dass Sie Fräulein Gude gezwungen haben, sich mit Ihnen einzulassen. Wer hat Ihnen das gesagt? Niemand, Herr Grögart! Jawohl? Niemand außer Ihren verlogenen blauen Augen. Sie kriechender Engel Gottes. Warum stehen Sie nicht auf? Warum spucken Sie mir nicht ins Gesicht und gehen weg? Sie haben ja die Türe verschlossen. Wollen Sie mir vielleicht weismachen, dass Sie das geglaubt haben? Aber Sie wollten nur den Märtyrer spielen und wissen, wie gefährlich ich Ihnen werden kann. Aber das sage ich Ihnen, eines Tages wird die Welt noch ganz anders auf Ihnen herumtreten als der Bevollmächtigte. Schade, dass ich das nicht mehr erlebe. Hinaus mit dir jetzt, hinaus! Die Sonne war untergegangen. Draußen herrschte jene helle Dämmerung, die um diese Jahreszeit die ganze kurze Nacht über anhielt. Im Zimmer floss die Dunkelheit aus den Ecken. Nagel war erschöpft, er zitterte, es hämmerte in seinem Kopf. Er konnte, als sei mit Minüt auch sein Widerstand verschwunden, keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und als der Wirt klopfte und die Rechnung vorlegte, vermutlich weil Minüt etwas von Abreise gesagt hatte, geriet er ganz und gar in Verwirrung. Wie peinlich. Er sah in seiner Brieftasche nach und fand kein Geld. Aber wir können telegrafieren, Herr Vossen. 62.000 Kronen, die ich mir selbst angeboten habe. Verzeihen Sie. Aber ein Vorschuss hier in meiner Weste, ein paar Kronen. Ach, was soll ich damit? Ich will meine Rechnung bezahlt haben. Da Nagel nicht antwortete, nahm der Wirt die Brieftasche vom Tisch und untersuchte sie selbst. Was wollen Sie denn da? Im Mittelfach, da ist es ja. 1.000, 2.000, 3.000. Na also, da wollten Sie sich wieder mal Spaß machen. Ganz richtig, ja, das wollte ich. Ich wollte ernst machen. Aber wir telegrafieren, nicht wahr? Sie machen das. Legen Sie sich aufs Bett, Herr Nagel, Sie sind krank. Ich schicke gleich die Sarah. An Tolstoi telegrafieren. Vergessen Sie das nicht! Der Wirt nahm rasch einen 1.000-Kronenschein und ging hinaus, wobei er die Türe so leise schloss, als verlasse er einen Sterbenden. Als Sarah kam, lag Nagel auf dem Bett und fantasierte. Sie bringen den Revolver, aber es muss ein Sechsläufiger sein, ein anderer kommt nicht in Frage. Wollen Sie sich nicht ausziehen, Herr Nagel? Ich hole einstweilen... Ausziehen mitten am Tage. Herr Nagel, ich hole einstweilen lieber den Doktor. Ich bin nicht betrunken, Sarah. Sie wissen ja, wie viel Champagner ich vertrage. Aber ihr seid alle miteinander falsch. Und ich werde euch in die Enge treiben. Oh, tut mir mein Kopf weh. Ich werde den Doktor holen. Bleiben Sie da, Sarah. Sie sterben, wenn Sie zum Doktor gehen. Auch der kleine Carlsen ist gestorben. Sie wissen doch, er hat einen Angelhaken im Hals. Und dabei war es nur gewöhnliches Wasser. Mit Mandelgeschmack. Sarah, ich gehe vorschriftsmäßig jeden Tag zum Verkauf. Hart gegen hart. Und die Johannisbeerbüsche von Frau Stenersen haben keine Läuse mehr. Der Bevollmächtigte lässt sie mit den Zähnen knirschen. Er murmelte nur noch. Sarah sah sich die Flasche Cognac an. Beinahe leer. Dann breitete sie eine Decke über Nagel und ging auf Zehenspitzen aus dem Zimmer. Stunden später wachte Nagel auf. Die Decke war heruntergerutscht. Hatte nicht die Kirchenglocke geschlagen, er zündete die Kerze an und sah auf seine Uhr. 14 Minuten? 13 Minuten? Bis 12. Und wenn die Uhr falsch geht? 10 Minuten? 9 Minuten? Zeit zur Rettung! Er sprang auf, ließ die Uhr liegen, wohin sie gefallen war, tappte die Treppe hinunter, lief wie gehetzt über den Marktplatz zum Hafen hinunter, zu den Landungsbrücken, zum äußersten Kai und stürzte sich ins Wasser. An einem Aprilabend des nächsten Jahres gingen Danje und Martha von einer Gesellschaft nach Hause. Es war dunkel, hier und da war die Straße noch vereist. Ich muss noch immer daran denken, was heute Abend über Nagel gesprochen wurde. Vieles war auch für mich neu. Ich hab's nicht gehört. Ich bin hinausgegangen. Aber eines wussten sie alle nicht. Nagel sagte mir schon damals, dass Minüt noch einmal schlimm enden werde. Das war lange bevor ich von dir erfuhr, was Minüt dir angetan hat. So, das hat er gesagt? Ja. Hier ist er immer gegangen. Wer? Es ist glatt auf der Straße. Komm, nimm meinen Arm. Und schweigend gingen sie weiter. Arm in Arm. Dicht aneinander gedrückt. Sie hörten Mysterien von Knut Hamsun in einer Funkbearbeitung von Helmut von Kube. Die Rollen und ihre Sprecher waren Erzähler Paul Hoffmann, Johann Nagel Robert Dietl, Danje Kieland Xenia Pörtner, Minüt Robert Radke, Martha Gude Ursula Langrock, Stenersen Wilhelm Kürten, Frau Stenersen, Trude Mordo, Friederike Andresen, Karin Eichelbaum, Reinhard Bevollmächtigter, Herbert Fleischmann, Ojen Student, Helmut Lex, ein Adjunkt, Walter Starz, Sarah Zimmermädchen, Ingeborg Lapsin, Vossen Wirt, Ernst Sladek, Bäuerin Annette Roland, Organist Rudolf Siege. Toningenieur Karl-Heinz Braun, Schnitt Nina Langrock, Musik Bernd Scholz, Regie Gerd Westphal. Das war eine Monoproduktion des Südwestfunks mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Österreichischen Rundfunk aus dem Jahr 1959.